Heute Klassentreffen wieder. Jeder unterhält sich wie. Klasse. Ich bin schon mal bereit, kann sich keiner beschweren. Da steht unser Mann, da sitzen unsere Frau. Was? Lagerfeld. Nur Lagerfeld. Du fällst ins Lager. Oder fällt das Lager in dich? Ich höre um 4 Uhr auf. Ich habe jetzt die Uhrzeit nicht geguckt. Ausmachen. Karl-Klasse. Was? Karl-Klasse. Ja. Kein Zug und kein Auto. Leg dich hin. Ja. Hast du echt auf mich gewartet? Ja, auf wen sonst? So. Was? So, habt euch alle begrüßt. Dann begrüße ich euch jetzt. Grützi. Eine Grütze grützt die andere Grützi. Ja, Grützi. Wie ist das? Was? Grüß Gott. Sagst du die Grütze. So, heute haben wir wieder ein Thema. Boah. Schauen wir mal. Du denkst. Steht, du denkst. Du denkst, dass du dich finden kannst. Du auch? Da kommt noch was. Du hast gemerkt, oder? Da fehlt noch was. So, da ist das Thema. Du denkst, dass du dich finden kannst. Oder? Denkt das keiner mehr? Denken schon. Es bleibt beim Denken. Du möchtest abdenken. Du möchtest den Gedanken weglegen und einfach so da sein. So wie du. Ich? Ja. Bin ich so da? Ich sprudel noch. Wie eine Soda. Mineralwasser. Ja, hat noch eine Frage über das Thema. Wer denkt und was finden? Bitte? Wer denkt und was finden, ist das Erste. Wer denkt nicht? Ja, okay, das auch. Ja. Wer oder was denkt oder denkt nicht? Also der, das. Naja. Der, der denkt oder nicht denkt, der denkt manchmal, dass er auch nicht denkt. Und, so, weiter. Anton, du bist so weit weg. Das ist ein Grund. Das letzte Mal in der Pause wurde ich gefragt, sag, interessieren dich deine Fragen wirklich? Und das hat mir die Augen geöffnet. Nein. Das hätten wir früher sagen müssen schon. Also ja, erst auf einmal war ein Freund da. Ja, wunderbar. Und jetzt hältst du sie alle zurück, oder? Nein, eigentlich, jetzt, ich komme schon lang genug her. Jetzt fallen mir deine möglichen Antworten schon selber ein. Ja, das nennt man automatischer Karl. Genau. Da ist Karl schon installiert als App. Ja. Das Karl-App im mobilen Körper. So weit hast du es gebracht mit mir. So weit kommt es noch. Ne? Da, links kommt eine Frage, rechts kommt Karl. Bom. Hau den Lukas gleich immer wieder. Kaum guckt der Aas raus, sticht er ihn drauf. Ja, also nichts mehr von Anton. Gönn uns was, Anton. Rein rhetorische Fragen. Eine solche rhetorische Frage wäre, wie kann man etwas nicht Wahrnehmbares nicht wahrnehmen? Wie kommt man da überhaupt auf die Idee, etwas nicht Wahrnehmbares wahrnehmen zu können? Ja, möglicherweise, weil du dein geliebtes Ich mal was gönnen möchtest. Weil du irgendwas vermisst. Und dann möchtest du das Vermissen abstellen. Und dann suchst du nach dem, was du vermisst. Das ist ja der Witz, dass der Sucher sich selbst vermisst. Obwohl er ja nicht, er ist ja da vollkommen, aber er vermisst sich. Verrückt, ne? Vermisst sich Karl auch noch? Ich vermisse mich überall. Sogar hier. Und freue mich drüber. Da bin ich nicht, da bin ich nicht, da bin ich auch nicht. Ist noch Spaß. Hm? Ja, wenn man nirgends zu finden ist. Ja, aber das kann man ja nicht sagen. Nie, nicht? Und das geht ja immer weg. Ja, man sucht immer und freut sich am Nicht-Finden. Genau. Warum soll man das Suchen aufhören? Warum macht doch soll Spaß. Man sich die Freude nicht weitergönnen? Das kommt automatisch, muss man gar nichts für tun. Das ist so, die Selbsterkundung hört nicht auf. Man ist halt, vorher ist man ein Meditierender, der erwartet, dass man sich beim Suchen findet, und dann ist einfach nur noch Meditation übrig, mehr ist nichts. Es ändert sich eigentlich nichts, aber da ist einfach nur die Tendenz der Erwartung weggefallen. Und das ist dann der Frieden, der einfach weitersucht, obwohl er nichts zu finden gibt. Und das Suchen ist eigentlich wie sich nur selbst zu erfahren in Unmöglichen und Möglichen, was auch immer. Also nichts zu gewinnen, nichts zu verlieren bei der Suche. Das ist einfach dann Hide and Seek. Also dieses Verstecken spielen. Man spielt mit sich. Man tut so auch manchmal, dass man sich verloren hat, wie du jetzt. Dass man sich wirklich finden muss. Ist auch nur ein Spiel. Und dann, ach guck, kann mich gar nicht finden, ich habe mich ja nie versteckt. Also zuerst glaubt man, wer sucht, der findet. Und dann kommt man drauf, wer sucht, findet nie. Und dann ist es aus, oder? Es hat nie angefangen. Auch, was dann aus ist, fängt auch gleich wieder an. Ja, aber dann ist das Suchen, also dann ist das Finden irgendwie... Nee, man findet ständig. Man findet immer raus, dass man nicht zu finden ist. Eben. Zuerst glaubt man, dass man sich findet. Man findet sich, man findet ja auch immer raus, dass man nicht zu finden ist. Man findet ja auch. Man findet raus, dass man nicht zu finden ist. Ja. Aber zuerst glaubt man, wer sucht, der findet. Nein, zu Anfang glaubst du, dass du ein Objekt findest. oder irgendein Umstand, der dann hält, ein Zuhause, was dann hält, was es verspricht. Das ist die Erwartung, dass du irgendwann mal ein Zuhause findest. Eine Heimat, wo du zufrieden bist, wo du für ewig sein kannst, was du bist. Harmonisch bis zum Abwinken. Ist ja auch. Du bist ja das Zuhause, es war ja nie weg. Aber ist auch ein schöner Moment, wenn man draufkommt. Nee, das ist gar kein schöner Moment. Das war wie der nächste Schluck Kaffee. Es ist nichts Besonderes. Das nennt man by the way. Nein, by the way nennt man das. Nicht, weil etwas Besonderes stattgefunden hat. By the way, also nebenbei. Ah, guck an. Kaffee. Ist also nicht irgendeine Erleuchtungs-, eine Leuchtkugel, die durch den Arsch durch die Rübe brüllt. Wir hatten ja gerade 60-jähriges Osho-Erleuchtungsfeier. Ich war ja nie bei Osho, aber ich war in Goa und da haben sie dann gefeiert. Haben sich vorbereitet. Ich war ja dann nicht mehr da. Am 21. Frühlingsanfang 1953. In dem Monat wurde ich gemacht. Da muss ein besonderes Fenster, aufgegangen sein. Osho wurde erleuchtet und bei mir ist der Sperm eingegangen. Bei deiner Mutter ist das Fenster aufgegangen. Da war man gut, dass es dich, da noch nicht gab. Der auf alles sprengt, was nicht bei. Was so. Ich fand es lustig, aber hat irgendeiner mal das gelesen? Das Erleuchtungserlebnis Oschos. Lustig. Weil das ist so mit diesem Licht und Vereinigung mit Gott, so mit ganz schwer nach Hunderten von Jahren vergeblicher Suche und jetzt nach dem Versagen kürzlich auf einmal passierte es und dann unter dem Baum im Frühlingsding und pam. Unter dem Baum? Ja, sowas. Ja, ihr wacht, es passiert immer im Park irgendwo. Ja. Eckart Tolle fällt von der Bank. Park? Aber ich habe jetzt mal gehört von einem Vegetarier, der einen Wurst gegessen hat auf einmal. Wenn ich dir noch verstehen würde, wär der Witz auch angekommen. Kann mir das einer übersetzen? Na gut. Nein, aber und hinterher hat er natürlich ständig über Erleuchtung und erleuchtete kaputt gehauen oder hergezogen, aber es fängt scheinbar immer mit irgendwelchen Erlebnisdingern an. Und hinterher wird es auch nur noch ein Scheiß. Ich will nur darauf hinweisen, ich will ja nicht mit irgendwie Osho oder irgendwas. Nur weil er halt der berühmteste von diesen sogenannten. Fertig. Ja, noch irgendeine Erleuchtungsfrage? Ist was passiert? Meine letzten Hoffnungen. Naja, dieser Besitzer oder die Person, was ist das überhaupt? Ich meine, das kann ja nicht nur ein Gedanke sein. Sonst nein. Naja, sonst würde ja No-Mind funktionieren. Ja, No-Mind ist ja auch ein Gedanke. Ja. Also ist doch nur ein Gedanke. Ja, aber Sie glauben, es ist kein Gedanke. Ja, welcher Gedanke glaubt jetzt, dass es kein Gedanke ist? Ja, Frage. Also ist nur ein Konzept, was dann denkt, es wäre besser dran, wenn kein Konzept da wäre. Ja. Aber kein Konzept ist auch ein Konzept. Ja, und wer oder was braucht kein Konzept? Oder was ist ein Konzept? Hört das jemals auf? Nein. Muss das aufhören? Na, worauf ich hinaus will, ist eigentlich, dass das muss ja auch was Energetisches sein. Wieso muss das was Energetisches sein? Wieso muss im Traum etwas energetisch sein? Hm? Na, was ist auf dem Körper aus? Auf welchem Körper? Ja. Wenn das nur ein Konzept und nur eine Information ist von irgendwas. was im Traum, du träumst jede Nacht von unendlichen Welten, von Körpern, du bist manchmal ein Tier, manchmal wandelst du dich, manchmal bist du auch der, und im Moment bist du der. Und da ist keine Energie für notwendig im Traum, dass das so, und das ist total real. Da hast du total Umstände, die ganze Sonnengebilde und ganze Universen bildest du dir im Traum ein. Wo ist denn da die Energie? Meinst du, du hast die Energie, jetzt nachts diese ganzen Universen zu bauen? Oder ist es in dieser traumhaften Vorstellung einfach gar keine Kraft nötig, gar keine Energie? Und jeder hat ja jede Nacht verschiedene Träume, ganze andere Welten werden aufgebaut. Ganz andere Körper werden erfahren, irgendetwas. Neue Freunde gemacht, die man jetzt sucht wieder. Meistererfahrung hat man im Traum. Ganze Erleuchtung, ganze Einsichten, die man, wenn man wach wird, schon wieder vergessen hat. Das Wichtigste ist, wo war's? Weg war's. Und dann sagst du, das hier ist jetzt was? Irgendeine Energie? Oder ist nur was? Eine Erfahrung, wie ein Traum, die gar keine Energie braucht, wo du das ganze Universum zusammensetzt, allein nur, weil du es dir denkst vielleicht oder vorstellst. Wer beweist dir, dass du überhaupt etwas ist? Die ganze Wissenschaft hat versucht, Materie zu finden, hat sie nicht gefunden. Nichts zu finden. Sobald du drauf guckst, ist weg. Ja, nicht was. Die ganze Quantität. Wie vor, das ist doch, was ist denn das anderes als eine Vorstellung? Na, aber anders als Gedanke. Was ist denn Gedanke anders als eine Vorstellung? Eine Vorstellung ist ein Bild. Ja, ein Gedanke ist auch nur ein Bild. Naja, ja, wie? Abstrakt. Oh, ist alles abstrakt. Ja. Ja, komm. Man denkt zuerst in Bildern und dann erst. Man bildet sich was ein und dann denkt man. Ja, eben, ja. Oder man denkt, dann bildet man. Was ist zuerst da? Das ist dann Huhn oder Ei? Oder kommt beides zusammen? Der Gedanke und das Bild. Vielleicht kommt das einfach zusammen. Peng. Ich, Gedanke und dann Welt. Gleichzeitig. Nicht erst ich und dann Welt, sondern bam, beides gleichzeitig. Pomp, fertig. Hm? Was meinst du? Jeden Morgen, peng, ich und Welt gleichzeitig. Nicht erst ein kreierendes Ich und dann die Kreation, sondern beides, ping, Pop-up. Und dann brauchst du jetzt suchst einen Pop-up-Blocker. Jeden Morgen macht Windows auf und dann kommt das Pop-up. Karsches Feuerwehr. Ja, ich brauche einen Feuerwehrmann. Das Ich brennt. Es brennt in der Vorstellung, dass es was löschen muss. Na, was macht er denn? Was will er denn? Ja, was will er denn? Der Willi. Naja, herausfinden, wie das jetzt genau ausschaut mit den Besitzern. Jo. Ein vorgestellter Besitzer möchte dann auch wissen, ob der vorgestellte Besitzer nicht nur eine Vorstellung oder ob er real ist. Das zweifelhafte Ich, was eigentlich nur eine Vorstellung ist, möchte jetzt real werden. Sucht nach seiner Realität. Es muss doch was Energetisches sein. Kann doch nicht einfach so da sein. Geht doch gar nicht. Da muss doch irgendwas sein. Mensch, das ist doch so real. Jeden Morgen wacht der Kasper auf. Da muss doch kein, nicht einfach nur so ein Ding da sein, so ein vorgestelltes irgendwas. Na, Gedanke ist zu wenig, weil Gedanken sind ja ziemlich, das ist recht flüchtig. Ne? Ja, und das ist wie der Körper. Ja, dauert aber länger. Also ja, so dauert länger. Wer misst denn da die Zeit? Ja? Ob es da 80 Jahre, 50 Jahre, 90 Jahre, manchmal nur ein paar Monate, manchmal nur ein paar Minuten, schon wieder zurück zum Schöpfer. Ja? Und dann sagen sie, alle 7 Jahre wandelt sich der Körper total, keine Zelle ist mehr die gleiche, die ganze Energie ist ausgetauscht, da gibt es ein ganz neuer, nur die Blaupause bleibt übrig. Pausenpapier. Finde ich gut, du bist doch nur ein Pausenpapier, auf dem das Sein sich kurz mal gekritzelt hat. Ein kleiner Kritzelaffe so. Punkt, Komma, Strich fährt sich das Mondgesicht. So. Das Sein versucht sich ein Bildnis zu machen. Hm? So. Aber das Hirn ist doch voller Synapsen. Ja, und mit Schnaps ist es besser. Mit Schnaps kann man. Ja, aber es ist Energie. Mit Schnaps hat man keine Sünde mehr, keine Synapsen. Und die Energie aus der Dose? Ja. Wer weiß, wo die herkommt, oder? Weißt du, wo Energie ist, was Energie ist? Weißt du, was Elektrizität ist? Ja, du kannst die Reaktionen erfahren, aber doch nicht die Elektrizität. Und mein Gedanke ist auch. Weißt du auch nicht, was das ist? Ist doch schon eine Reaktion. Eine Schnapsidee, genau. Eine Synapsidee. Keiner weiß es. Du kannst immer nur Reaktionen finden. Irgendwas, du erfährst was, was Reaktion ist, aber du wirst nie die Wirkung finden. Was ist Elektrizität? Ja, Ursache. Es ist auch nur eine Reaktion. Du bildest dir ein, gibst irgendwas einen Namen, was du gar nicht kennst. Was du nie kennen wirst. Die ganze Wissenschaft kann keine Energie finden. Die sagt ja, es gibt nur Reaktionen zu erfahren. Man kann messen, aber das Gemessene ist die Reaktion auf etwas. Aber das, was reagiert, kennt doch kein Mensch. Geschweige denn ein Sucher. Ein Sucher Menschen, das ist die Frage. Oder ist Mensch ein Sucher? Also kann man nur von der Auswirkung der Energie auf die Energie selbst schließen? Ja, es ist aber auch nur ein Trugschluss. Man glaubt, da muss was sein, damit das sein kann. Ist doch nur eine Idee. Wer weiß, ob das muss? Aber du stellst dir vor, damit das sein kann, muss doch da vorher was auch gewesen sein, damit das sein kann. Es muss doch da einen Urgrund geben, es muss doch da einen Schöpfer geben, wenn hier die Schöpfung ist. Der Schöpfer muss doch, das muss doch dann Gott sein, der dann irgendwas, dem ich dann auch beten kann und der mir helfen kann vielleicht in meinem täglichen Drama. Der muss doch wirklich was dran machen können. Wenn der alles geschaffen hat, dann kann er auch mir mal einen Lottogewinn geben oder so. Oder meine Frau, dass sie nicht so viel meckert. Man betet ja für allem Quatsch. Oder nicht? Ich habe das letzte Mal gebetet, da war ich 6 Jahre alt. Damit der Fernseher läuft. Da kam 77 Sunset Strip mit Cookie. Und das Ding wollte nicht laufen. Ich habe drauf gehauen. Da habe ich echt gebetet. Gott, wegen so einem Scheiß. Und? Da habe ich nochmal geklopft, ging's. Aber ich wusste dann nicht, war es Gott oder war es mein Schlagen. Da war ich dann nicht mehr. Ja, ist verrückt. Ne? Möglicherweise gibt es gar kein Wirkendes. Die Wirkung ist schon das, was wirkt. Vielleicht ist die Reaktion die Ursache für das, was die nächste Reaktion ist. Es gibt da gar keinen Urgrund, der das erzeugt. Wer weiß das? Jetzt stellst du damit das, was nicht sein kann, in Frage? Ich stelle gar nichts in Frage. Das, was ich in Frage stellen kann, gibt es nicht. Das, was nicht sein kann, kann ich gar nicht in Frage stellen. Da kann ich noch so viel machen. Ja, aber das wäre Energie, ne? Also das kannst du auch Unterhose nennen. Ja. Das wäre ja Energie. Jetzt machst du schon wieder etwas Besonderes. Das ist halt das Prinzip. Man möchte es immer als etwas Besonderes haben. Das Heiliges. Synonym, Energie, Gott, Unterhose, was immer. Zumindest was Besonderes. Eine besondere Unterhose, wo man dann sich drüber anziehen kann. Zumindest hat man da was an. Ne? Und dann gibt es auch einen, der was anhaben könnte. Man muss ja immer bestätigen, dass es da einen gibt, der auch sich anziehen muss. Der drinsteckt. Ja. Da muss ja was drinstecken. Es steckt. Ja, sind wir fertig? Ganz wirklich. Ja. Wir sind noch am Arbeiten hier. Wenn das Ich genauso flüchtig ist wie ein Gedanke, warum fällt das nicht mir auf? Warum soll das denn auffallen? Die Frage ist, wem soll das auffallen? Einem anderen flüchtigen Gedanken? Na, der Wahrnehmung. Ja, ist doch so flüchtig. Jede Nacht ist weg und jeden Morgen kloppt er wieder hoch und irgendwann ist er ganz weg und keinen kümmert's. Ja, aber morgen, ja. Ja, wo ist denn? Kümmerst du dich in der Nacht um, ob es dich gibt? Du hast ja gesagt einmal, dass das Ich auch unter Tag sozusagen, dass sie wie oft weg ist. Ne? Das ist nicht weg, die Aufmerksamkeit ist einfach nicht drauf gerichtet. Das heißt nicht, dass es weg ist. Es ist immer da, aber die Wahrnehmung nimmt es nicht wahr. Und deshalb gibt es es nicht. Ja, warum? Alles, was du nicht wahrnimmst, gibt es doch gar nicht. Ja, also, und wenn das Ich dann nicht wahrgenommen wird, gibt es nicht für dich. Aber es heißt nicht, dass es weg ist. Möglicherweise war es nie da. Frage. Vielleicht ist ja auch nur so ein Gespenst, was da irgendwo rumspinnt. Hallo. In der Geisterbahn des Seins. Hallo, hier bin ich. Dann guckst du mal gerade hin. Ach, guck an. Geister. Manchmal bist du begeistert und manchmal wirst du weg loshaben. Manchmal fürchtest du dich vor diesen ganzen Geistern, manchmal erkennst du sie als Geist, dann fürchtest du dich nicht mehr und manchmal geht's halt nicht. Dann sind die Geister auch wieder real. Ja, manchmal sind die Gedanken, keiner kümmert sich drum und manchmal belästigen sie sich unendlich, Moment für Moment. Wer kann das bestimmen? Na, warum fällt das Künstliche nicht mehr? Also, das ja, aber wem soll das auffallen, dass es künstlich ist? Ja, der Wahrnehmung. Du meinst, die Wahrnehmung hat ein Interesse dran und hat einen Gewinn, wenn es dem auffällt? Oder nur das kleine Ich, was du denkst zu sein hat, könnte gewinnen oder verlieren? Die Wahrnehmung hat da gar nichts bei zu gewinnen oder zu verlieren, ob es jetzt das wahrnimmt oder auffällt oder nicht auffällt oder was? Meinst du, die Wahrnehmung wird mehr dadurch oder weniger? Die Art und Weise, wie sie wahrnimmt? Oder nur du, die Idee, die denkt, wenn ich das und das mehr, dann bin ich, weiß ich mehr. Dann kann ich es besser kontrollieren oder kann meinen kleinen Frieden besser beherrschen. Sag es. Was willst du? Dass die Illusion nur eine Notwendigkeit hat, die Illusion als Illusion zu erkennen. Ja, ich also. Hätte jetzt eher sagen sollen. Naja. Das lasse ich mal von dir sagen. Ich habe ja auch bezahlt. Du darfst dich nicht beschweren, weil sonst in 5 Jahren wieder frei. Der hat es ja schon vor 5 Jahren gefragt. Beschwere ich mich jetzt? Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Und die Frage haben wir ja. Ich meine, weil es gestern Martin hat es bestätigt. Als ich reinkam, ja, du hast recht, ich habe die gleiche Frage vor 5 Jahren und vor 10 Jahren und du bist keine Ausnahme. Das sind ja alles die gleichen Fragen dann, aber so genau habe ich die Frage nicht gestellt. In einem anderen Kontext. Na, nix kommt. Nee? Welcher Text war es denn damals? Ich weiß es noch. Na. Du lügst, ja, wenn du schon anfängst. Ja, wenn du es jetzt nicht mehr weißt, kann ich sagen, was ich will, weil dann kann ich dir einen erzählen, du weißt es ja nicht mehr. Ja, aber du auch nicht. Wirst du nie wissen. Naja, okay, dann lass ihn mal sein. Ich wollte anknüpfen bei dir, weil du gesagt hast, mehr als Gedanke. Also die Frage war, ob du einen grundlegenden Unterschied zwischen Gefühl und Gedanke siehst. Weil bei der Inquiry war mehrmals ein Gefühl von ich, aber das ist eben, ich habe im Wesen, also keinen wesentlichen Unterschied zum Gedanken, weil du nicht drin verweilen kannst. Genau. Glaubst du, du hast das? Ja. Also wurscht, ob das im Körper aushält oder was? Das sind zwei Namen für eine Vorstellung. Ja. Das eine ist eine abstrakte Vorstellung, das andere ist eine weniger abstrakte Vorstellung, was man Gefühl nennt dann. Aber es ist genauso eine Vorstellung. Und wenn du das Gefühl nicht benennen würdest, also nicht denken würdest, gäbe es auch gar kein Gefühl. Dann gäbe es nur eine Vibration von Energie, kannst du sagen, oder eine Vibration von Informationen, Erfahrung. Aber wenn du es nicht beschreibst, wenn es keinen Namen hat, gibt es auch kein Gefühl. Ein Baby, das Hunger hat, das hat Magen, das hat Hunger, aber wenn es nicht weiß, was Hunger ist, den Namen nicht kennt, wird es ja, dann weiß es gar nicht, was ist, dann ist automatisch, dass es dann der Körper hat eine Automatik drin, die dann saugt oder irgendwas. Aber bezeichnet doch nicht, ich bin jetzt ein hungriges Baby und jetzt sauge ich, weil ich Hunger habe. Das, was jetzt ein normaler Erwachsener hier Blödsinn erzählt. Naja, also ist es alles nur eintrainiert. Von irgendwelchen Konzepten von der Mutter aufgehauen, reingehammert und jetzt wiederholt man es. Ja, das, was ich gemerkt habe, dass das Ich halt immer existenzieller wird. Am Anfang ist halt noch irgendwie distanzierter, das sind Beobachter und dann geht es immer noch. Also, es wird immer, also sicher, dass es vielleicht, keine Ahnung, Es wird existenzieller? Existenzieller, ja. Erst einmal ist es wie, fängt wie ein Spiel, hat wie ein Spielchen angefangen und so quasi aus der sicheren Position und irgendwann, so wie wenn es halt zu einem, ja, was auch immer, ja. Und dann scheiße, jetzt gibt es da einen Kragen. Also dieses, hm? Jetzt geht es dir einen Kragen. Ja, so. Gleich. Meinst? Also dieses, hm? Meinst jetzt geht es dir einen Kragen? Ja, es ist wie eine, weiß nicht, existenzielle Angst, Todesangst. Das ist wie immer, das ist ja, und deren Worte zu gucken. Ja, immer, ja. Ja, aber nur weil. Du, ja, aber es ist auch nur eine Vorstellung, es ist auch nur eine Geschichte. Ja, klar. Dann, wenn es dem Ich ans Kragen geht. Naja, okay. Noch irgendein Taucher? Sie fragen mal, was taucht was? Hm? Taucht das was? Taucht? Ja, taucht. Taucht es was? Nein, Mann, ja. Tauwetter, ne? Die Eiszeit bricht aus. Das Ich wird flüssig. Ja, es gibt in Indien so, dann nennt es dann, wenn die innere Sonne aufgeht, fängt Tauzeit an und dann das versteifte Ich, was sich einfach nur in der Eiszeit bewegt, dann schmilzt wie Butter in der Sonne. Und, nein, ich habe gesagt, da gibt es Märchenstunde aus Indien. Das ist halt die Märchenstunde aus Indien. Wenn sie sagen, wenn das Selbst sich selbst gewahr wird und dann geht die innere Sonne auf und in dieser Sonne des inneren Selbstes zerschmilzt jede Idee, jedes Eisstück von einem, was auch immer, steifen Ich, wird überflüssig. Und dann ist dann Ausschuss Go, Wisse Flow. Ströme mit dem Strom, sei der Strom, Ström, Ström, Strom. Wunderbare Worte, wunderbar. Wir schmelzen alle dahin in den goldenen Zeitalter der inneren Sonne, die dann irgendwann mal aufgeht. Das Licht der Sonne geht immer mehr aus. Was? Das Licht geht immer mehr aus. Das fällt vielleicht immer mehr. Keine Ahnung. Dass die Sonne, die Sonne scheint. Die Wirkung, dass ach, Blödsinn, alles ein Schatz, alles ein Scheiß ist das. Ein Scheiß. Ein totaler Scheiß. Ja. Scheiß innere Sonne. Er sagt, ist wieder Licht und Sonne oder sonst was. So. Er fummelt und fummelt. Ja, was soll ich sagen? Das überrascht dich jetzt. Überrascht mich nicht. Das haben wir ja überall hier. Das ist ja kein Sonderfall. Nicht fummeln, Liebling. Was haben die Arier? Dann haben sie die schwarze Sonne, die nie aufgeht. Und dann möglicherweise mehr ein Hinweis auf das ist, was deine Natur ist. Das gefällt mir besser. Nee, das ist die Natur des Lichts kennt kein Licht. Das ist die schwarze Sonne. Die schwarze Madonna. Oder schwarze Madonna, nenn es was immer. Das ist das absolut, was du nie kennen wirst. Vollkommen dunkel für dich ist. Vollkommen im Dunkeln bleibt. Das Mysterium selbst. Und alles, was du erkennen kannst, ist ein Schmarrn. Du kannst sagen, das ist die Verwirklichung dessen, was du bist, aber nicht die Wirklichkeit, die du bist. Weil die Wirklichkeit wird sich nie kennen als Wirklichkeit. Was sie kennen kann, ist die Verwirklichung von, was sie ist, aber nicht das, was sie ist. Ich habe gestern das schwarze Loch eben dazu, aber es ist halt das als Erfahrung, ja? Es ist halt ein relativ... Es ist keine Erfahrung, das schwarze Loch. Naja, es ist ja noch immer etwas da, das erfährt diesen Frieden oder was auch immer. Das ist schon immer noch zu viel Licht, das schwarze Loch. Ja, es irgendwas musst du halt sagen, keine Ahnung. Man muss nicht irgendwas sagen. Gut, er hat eine relative Kommunikation. Ja, gut, geht auch ohne. Er reitet sich immer mehr rein. Wer reitet durch Nacht und Ende? Das ist der Sucher mit seinem Schwindel. Danke für das Gespräch. Ja. Also ich habe jetzt nicht eine konkrete Frage, aber könntest du irgendwas sagen über Abhängigkeit und Missbrauch so dieser. Nochmal, über was? Über Abhängigkeit. Abhängigkeit. Und Missbrauch. Ja, das machst du ständig mit dir. Ja. Du missbrauchst dich ständig. Du vergewaltigst dich ständig, missbrauchst dich ständig. Schon als Baby bist du der pädophile Gott. Spielst mit deinem Baby. Dieser Gott ist ein ganz schlimmer. Bewusstsein ist ein ganz schlimmes Werkzeug. Puh, sollte man die Finger von lassen. Kriminell von vornherein. Dann meditiert das Bewusstsein sogar noch und erwartet sich kennen dadurch. Shamelessly heißt es in einer Gita. Es ist ein krimineller Akt gegen dich selbst. Zu meditieren und denken, du könntest dich damit erkennen. Das ist kriminell. Ja, Gott ist er spielt mit einem Baby. Also wenn du die ganzen Begriffe mal wirklich zurückführst, das Bewusstsein ist, jede kriminelle Aktion, die es tut, ist Bewusstsein. Immer gegen sich selbst. Missbrauch, alles was du so als was auch immer, Missverständnis, der ganze Mist von Bewusstsein, was immer man da fahren kann. Wahnsinn, ne? Und alles macht Bewusstsein mit sich selbst. Es ist Täter, es ist Opfer, es ist Tun und Nicht-Tun, es ist der Richter, es spielt alle Rollen. Du kannst sagen, es passiert nie etwas irgendeinem, weil Bewusstsein kann sich selbst nicht verletzen oder es spielt alles. Das ist ein Spiel dessen. Also auch der Missbrauch ist ein Spiel. Du kannst kein Spiel verändern und du kannst keinen Aspekt des Spiels rausnehmen von dieser Komplettheit, Totalität von Spiel. Kein Entkommen. Also das Sein, also auch die Kirche mit ihren Priestern, alle die müssen genau so funktionieren, wie sie funktionieren, in ihrer Rolle. Da gibt es keinen Schuldigen. Benedikt ist der Coitus Interruptus der Päpstlichkeit. Kurz rein und schnell wieder raus. Bevor was passieren kann. Das sind die Deutschen, ne? Mit sowas soll man Kriege gewinnen. Vor den Päpsten. Ich bin so müde zum Kämpfen. Ja, aber auch er konnte nicht. Er hat wahrscheinlich Angst vor seinen Konsequenzen gehabt. Ja, das so weit zum Missbrauch. Du kannst nichts verhindern. Nein. Allein, dass du dich erfährst, ist schon ein Missbrauch. Vielleicht verhindert, dass die Bischöfe und Kardinäle irgendwann über ihn herfallen. Weil das nur mehr. Nein, das können sie sich nicht erlauben, weil dann, ja, weil dann fallen sie über sich selbst wenn her. Wenn dort der Krieg ist, dann versteht man, was Kirche ist. Ja, Kirche ist Missbrauch. Sklaverei. Aber was soll sie machen? Das ist halt ein Spiel des Bewusstseins. Vier Grundpfeiler des Missbrauchs. Vier Religionen, die sich gegenseitig stützen, weil sie sich gegenseitig bekämpfen. Alles, was sich bekämpft, bestätigt sich. Boah, herrlich. Was für ein perfides, perfektes System. Du kannst es nicht besser machen. Wahnsinn. Du bist schon so gut. Du kannst es nicht besser machen. Die Schule ist ja auch ein Missbrauch. Ich werde gezwungen, einfach zu lernen. Also die Schule zu du lernst doch fürs Leben, nicht für deinen Lehrer. Ich will ja gar nicht lernen. Du willst nicht lernen? Nein, wir spielen auch nicht lernen. Ich werde als Kind missbraucht. Wir werden dich schon hinkriegen. Genau. Aber wir sind ständiger Missbrauch. Jo. Die findet man dann am Bahnhof Zoo, die das nicht wollten. Die werden dann anders missbraucht. Die werden dann anderen missbraucht. Die werden dann halt Strichjungs oder so. Alles hat seine Konsequenzen im relativen Traum. Und ich sage immer nur, du wirst Moment für Moment, ist wie eine Vergewaltigung. Du fühlst irgendetwas, setzt dich irgendwo hin, dass du morgens wach wirst. Jeder Moment ist ein Hilflosigkeit. Der kommt einfach auf dich zu und du möchtest, es ist einfach ein Gefühl von Vergewaltigung. Außer ja, aber, man redet das schön und gut. Dann kann es nein, ich will das gar nicht schön. Wenn aber ist. Ja, aber es ist einfach, jeder, der sagt, ich erfahre mich jeden Moment in Liebe, der träumt. Ja. Der redet sich einen Scheiß ein. Der ist so ein Positivdenken, das ist das Negativste, was man machen kann. Sich positiv, da muss man schon Arsch sein. Um sich positiv zu denken. Nein, wenn ich sage, jeder, der wach wird, eigentlich hasst der wach zu werden. Der ist sofort ein Unbehagen. In jedem drin. Und dann die Tendenz, da raus zu wollen, die Sehnsucht, das nicht mehr, ist ganz natürlich. Wir haben ja doch, wo kommt das her, diese Sehnsucht, nicht mehr dieses Unbehagen zu empfinden? Weil wir gar nicht wach werden wollen. Keiner will wach werden. Weil schon wach sein ist schon unbehaglich, zweifelhaft. Da ist irgendetwas im Busche. Die Räuber warten. Irgendwas ist, wird wieder kommen. Steuerbeamte oder irgendwer. Oder der Lehrer, irgendeiner, der was von dir will. Oder deine Frau wacht auf. Oder dein Mann wacht auf. Oder deine Kinder rufen an. Oder. Der Hund muss Gassi gehen. Irgendwas ist immer. Ja, und dann die Sehnsucht, dass man sich davon befreit, von diesem scheinbaren Gefängnis, wo man nicht rauskommt, wo man drin wach wird und dann die Gitter sind so stark, man kann ihm nicht entkommen. Also der Körper ist ja auch ein Gefängnis in dem Moment. Du bist ja gefangen in einer, wie einer Röhre, von einem Tunnel, der dann, du willst ja Weite haben, du willst frei und atmen können, aber nicht bei 10 Schritten der Treppe hoch musst du schon keuchen. Dann machst du Übungen, dann wirst du alles erweitern, dann machst du irgendwas, wirst gesund werden und trinkst keinen Kaffee mehr, damit dein Herz nicht so bastard wird. Du versuchst ja ständig, dich auszuweiten. Freiheit. Nein. Bewusstseinserweiterung. Und der Körper hört immer mehr. Dann kriegt er Krebs. Scheiße. Er macht einfach nur, was du willst. Mehr Zellen heißt da natürlich auch. Mehr Zellen von etwas, die man nicht haben braucht. Keine Ahnung. Die ganzen Gurus in Indien, wo sterben wir dran an Krebs? Spirituelles Wachstum. Wachstum. Zellwachstum. Zelle hört das? Okay, ich teile mich nochmal, wenn du das unbedingt willst. Bin ja großzügig. Nein. Also von Grund auf, jede Präsenz, jede Anwesenheit ist eigentlich eine Erfahrung von Gefängnis, von Beschränktheit, von Begrenztheit. Sogar wenn man nicht begrenzt ist, fühlt man sich begrenzt. Irgendwas stimmt immer nicht. Egal wo man sich wiederfindet, wie man sich erfährt, stimmt nicht. Irgendwas ist und inwiefern bedingt. Spricht man von energetisch oder so? Auf der Nein, man okay. Spricht einfach von was? Es wirkt. Also. Es wirkt. Irgendwas wirkt einen immer. Naja. Und dann möchte man da raus und das ganze Suchersystem, das Ganze und die Religionen sind alle drauf gemacht. Die versprechen dir dann, bei mir kommst du raus. Bei mir bist du schön. Naja. Und darum, die ganzen Läden können nur aufmachen, weil es da Käufer gibt. Wer kreiert das? Die ganzen spirituellen Meister können nur da sein, weil es eben einen gibt, der daran glaubt, dass es da eine Möglichkeit gibt. Auch einen Gott gibt es nur, weil du an ihn glaubst. Sonst gibt es ihn ja gar nicht als letzten Ausweg da oben. Und der dann steht als letztes noch, da steht als Richter und dich wiegt, ob du auch noch was wiegst, wenn du kommst. Erst wiegt er dich als Baby und dann noch, wenn du wieder stirbst, auch nochmal. Leicht und immer zu leicht oder zu leicht empfunden oder zu schwer. Es stimmt nie. Die Feder ist noch zu leicht und man hat man einen Vogel, wenn man noch eine Feder ist hinterher. Vielleicht bist du auch nur, weil wir uns... Ja, ich komme hier nur, weil ihr kommt. Ja. Der Spieß umdrehen. Meinst du, ich würde kommen, wenn ihr nicht kommt? Herzlich willkommen gemeinsam. Das kommt, ein gemeinsames Kommen, oder was? Tantrischer Saal. Nein, wir sind nur den Grund, die Basis von Suchen ist angelegt, wenn Gott in dem Moment, wo Gott sich kennt als ich oder als Gott, als was auch immer, fängt er an zu suchen, nämlich an einen Ausweg, da rauszukommen, weil jede Existenz in sich zweifelhaft ist. Jedes subtilste Kennen ist zweifelhaft, von Grund auf. Das reine Gewahrsein ist schon etwas Zweifelhaftes. Weil damit hat er sich verrückt, aus seiner Absolutheit von Abwesenheit in eine relative Anwesenheit. Und die relative Anwesenheit ist, stimmt nicht. Da ist intuitiv sofort das absolute Wissen, das stimmt nicht. Und das ist nicht, was Sobald du bei der ersten Wachwerden, wo einer wach wird, wo Gott ein kennender Gott wird, ist es einer zu viel. Da will er raus. Weil jedes Kennen ist relativ. Das ist intuitiv da. Also in seiner, die schwarze Sonne, die keine Sonne kennt, die braucht gar nicht drüber nachzudenken, ob sie jetzt gut brennt, gut strahlt, wenig strahlt. Aber da, wo die Sonne Sonne kennt, versucht sie immer strahlend zu sein. Oder irgendwer, das Wissen oder was auch immer. Aber wie willst du das verhindern? Das war auch bei Jürgen Hölle, das ist ein Verkaufsmanager, ne? Sehr schön interessant. Hölle hieß der. Jürgen Hölle, ja. Höller. Er ist aufgestiegen und hat halt so 14.000 Leute in eine Stadthalle gebracht und dann ihnen alles verkauft, ja. Bis er dann eingesperrt worden ist, weil er Millionen unterschlagen hat. Und im Gefängnis hat er dann wieder überlegt, was habe ich falsch gemacht, wie kann man es besser machen, schreibt ein Buch und kommt wieder heraus und jetzt laufen wir noch mehr nach. Verkauft. Und das ist unglaublich, ne? wie das wirkt. Und er redet sich das immer einfach zurecht. Herzinfarkt hin und dann wieder raus und dann geht's und dann noch stärker. Ne? Ja, das ist ein altes Prinzip. Ein altes Prinzip. Das Münchhausen-Prinzip. Das ist ja bei dem Modus auch so. Ich verschwende auch immer etwas wie politische Arbeit, trifft er die ein. Ja, weil man liest ja auch Münchhausen. Ja. Und er hat sich auch aus den Saharen selber raus. Und dann glaubt man ihm, weil er hat sich ja selbst aus dem Sumpf gezogen. Und was auch. Naja, die ganzen Priester in Amerika, diese Television-Priester, das ganze Ding, das lebt alles davon. Aber was soll man machen? Die sogenannte Qual des normalen Menschen, also normalen Dasein von James einem Sucher. James zum Beispiel, der hat auch Millionen Fernsehzuschauer gehabt und hat dann die Moral, also Sex und Zigaretten und alles total. Und dann, ist ja auch scheiße. Und dann haben sie ihn erwischt im Hotel mit seiner Sekretärin und dann ist wieder alles zusammengebrochen. Er wollte ja nur wieder wissen, wie schlimm das ist. Ja. Das ist wie Clinton, der auch ja nur wissen wollte, wie es wäre, wenn er schlecht wäre. Tue ich mal kurz. Ich übernehme das jetzt kurz. Das Bewusstsein ist ein Scheiß, ich sag's dir. Du kannst nichts daraus erwarten, das verarscht dich ständig. Und jeder möchte auch. Ja, weil jeder möchte auch belogen werden. Ja, aber das macht ja auch nichts. Das schwört man vor. Das ist wahr. Du wirst ja stellt sich heraus, ist wahr. Wieder gelogen. Du wirst ja wirklich konfirmiert in die Lüge, dass es dich gibt. Die ganze Kirche ist Bestätigung der Lüge von vornherein. Taufe, da wirst du ja gleich reingetauft. Dann die Kommunion in die Kommune eingegliedert. Mit und ohne Glied wirst du eingegliedert. Verrückt. Aber so funktioniert nun mal die Lila, darum nennt man es Lila. Samsara ist nun mal, der eine konfirmiert den anderen, also oder bestätigt, dass es da einen gibt. Hallo, wie geht's dir? Ist schon eine Bestätigung, dass es dich gibt. Und er sagt ja, wie geht's dir denn? Schon sind zwei da, die sich bestätigen. Zwei Lügner, die sich als Lügner bestätigen. Das ist alltäglich. Mutter weckt dich auf, bestätigt, dass es dich und sich selbst gibt. Was soll man machen? Die relative Existenz eines Geistes braucht immer Bestätigung vom anderen Geist. Es schafft sich zweites Geist. Dann bestätigt der zweite Geist den ersten Geist. Und irgendwann gehen sich beide auf den Geist. Dann möchten sie den anderen Geist wieder weghaben, wollen den reinen Geist. Aber indem du deinen reinen Geist wirst, heiligen Geist, bestätigst du, dass du ein dreckiger Geist bist. Also in dem Moment, wo du dich purifizieren willst, bestätigst du einen, der dreckig ist. Das ist ständig eine Bestätigung von etwas, was flüchtig ist. Ein ungleiches Spiel von und kein Entkommen. Das ist der Gast, der nun mal ständig das Gasthaus bevölkert. Und du wirst das Ding auch nicht loswerden. Das Bewusstsein wird ständig sich in dieser Art und Weise bestätigen, und weil schon das Bewusstsein zweifelhaft ist. Das totale, wunderbare Bewusstsein, schon das ist zweifelhaft. Schon das ist was. Keiner weiß es. Sogar das Bewusstsein weiß nicht, was es ist. Ob es ist. Vielleicht gibt es mich ja gar nicht. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Die ganze Wissenschaft. Reines Bewusstsein, was sich dann kennen möchte. Also du kannst vom Bewusstsein nichts erwarten. Das kann sich also niemals selber helfen. Und dann erwartest du vom Bewusstsein, dass es dir hilft. Du denkst, wenn es weiter wird, wenn es größer wird, kann es dir mehr helfen. Es ist groß, genauso dumm wie klein. Es ist schon das Nichtwissen. Schon das Bewusstsein. Muss man sich mal vorstellen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Schon verrückt. Nichts drin, total leer. Kann dir nichts geben, nichts nehmen. Das ist doch das Schöne. Es kann dir nichts nehmen von dem, was du hast. Es kann dir nichts geben. Gott sei Dank. Schau mal, das Bewusstsein könnte dir dich selbst zeigen. Es könnte dich dir selbst geben. Es könnte dir dich selbst wissend machen. Dann wirst du abhängig von dem scheiß Bewusstsein, dass es dir was gibt. Das ist doch die reinste Versklavung, dass du daran glaubst, dass dir irgendetwas was geben kann, was du nicht schon bist. Und dann betest du dieses scheiß Bewusstsein an. Oh. Dabei gibt es das scheiß Bewusstsein ja nur. Du setzt dich erstmal gerade hin. Das ist wie in der Augenhöhle. Das sind mir die Richtigen, ne? Im Liegewagen des Seins und dann. Schaffner. Dann noch forever. Was hast du gedacht? Ich habe gesagt, du hast gut reden, weil dein Fernseher war lange nicht kaputt. Alles in Ordnung. Ich habe drei, damit einer immer läuft. Ja, eben. Du hast vorher gesagt. Das hat mir eine Lehre gegeben. Man darf nicht nur einen haben. Oder man kann das mit Frauen, das machst du ja mit Frauen so. Da bin ich ja nicht so bewandert. Aber man könnte ja nochmal üben, ne? Ja, nur wieder. Und lege mir lieber wieder hin. Diskussion lasse ich mich jetzt nicht ein. Weil da verliert er sofort. Überhaupt nichts. Da hat er nichts zu verlieren. Da spendet er. Da habe ich schon alles verloren. Naja, dafür kommt ja noch was bei raus. Ja, gut. Noch Fragen zum bewussten Sein. Und Bewusstsein ist das Sein, das sich selbst bewusst ist, oder wie? Ein relatives Sein, was manchmal bewusst und manchmal unbewusst ist. Ein relatives. Ja, aber was kann es denn sonst sein, was manchmal bewusst und manchmal nicht bewusst ist? Was ist das denn? Manchmal weiß es nicht. Was ist das denn? Ein relatives Sein. Von Anfang an. Manchmal ist gewahr, manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Ständig wandelt es sein, was auch immer. Kann das denn das absolute Sein sein? Oder was? Das, was man kennen kann, das, was man erfahren kann, kann es das sein, was du bist? Dieses Phantom, was sich ständig wandelt, was manchmal Gewahrsein ist, manchmal Bewusstsein, manchmal Körper, manchmal das, manchmal Geist, ständig wandelt, ständig zeigt sich es anders und wo bist du? Hm? 7 Zustände von Bewusstsein. Hm? 7 verschiedene Bühnen, wie es sich zeigt. Manchmal mit einem und manchmal ohne einen. Manchmal als was? Als Licht, als Nichtlicht, als ständig transformiert es sich in etwas anderes. Hm? Ja, was? Wo? Naja, ich bin jetzt gerade woanders. Ach, du bist woanders. Okay. Ja, woher? Ja, jetzt das kommt woher. Ja, woher kommt dann das Ich? Wer stellt sich diese... Habe ich doch gerade vorhin gerade gesagt, vielleicht ist es nie weg. Es kommt nie. Es steht immer dumm rum und dann, wenn du hinguckst, ist es da. Das würde ich sagen. Es kommt nie. wird doch nie geschaffen. Wenn es wirklich geschaffen wird, dann gäbe es ja wirklich. Aber es steht irgendwo als Vorstellung rum. Und wenn du nicht hinguckst, gibt es es für dich nicht. Und wenn du hinguckst, ist es da. Jede Nacht guckst du weg. Meinst du, dann ist weg? Ja, warum heißt es dann Ich-Vorstellung? Das muss ja jemand vorstellen. Wieso muss das jemand vorstellen? Naja, jeden Morgen stellst du dich vor als ich. Ich, du auch ich. Ich bin ich, du auch ich. Stellst dich gegenseitig vor, weil man muss sich ja vorstellen. Man ist ja nett zueinander. Ich. Ne? Diese drei Ichs, morgens werden wach. Me, myself and I. Das sind ja Hallo. Alles Vorstellungen, aber wer stellt sich also eine Vorstellung, vor? Also eine Vorstellung, stellt sich eine andere Vorstellung vor? Ja. Ja, wer weiß. Ja, woher wer kommt muss das? Das wissen? Woher kommt das? Wer muss den Scheiß wissen? Ich. Sag es. Ja. Nur eine Scheißvorstellung muss wissen, wo die Scheißvorstellung herkommt. Nur der Scheißer möchte wissen, warum er scheißt. Oder nicht? Nur der Denker möchte denken, warum er denkt. Ja, das ist ja bei jeder Frage so. Ja, ist doch, aber das hört doch nicht auf. Ja, eben. Das zweifelhafte Phantom möchte wissen, was nicht zweifelhaft ist. Und was machst du damit, wenn du weißt, was nicht zweifelhaft ist? Gibst dich gar nicht mehr. Du wirst die Hölle tun, dass du das zulassen kannst. Solange du fragen kannst, fragst du. Damit deine Fragwürdigkeit übrig bleibt in deinem kleinen Überlebenstrainingscamp hier. Ja. Ja, was? Warum bist du da so aggressiv? Ja, ich musste auch mal ein bisschen spielen hier. Spürst du jetzt Aggression oder reine Energie? Die Vernichtungsenergie. Das war das letzte Mal, vor 2 Jahren war ich bei Ayurveda in Indien. Da saß so eine Doktorin, so eine, in meinem Alter, Ding, wurde immer zittriger und sagt, ich habe noch nie so einen aggressiven Patienten gehabt. Ich habe gar nichts gemacht. Die fühlte sich wirklich bedroht, die Alte. Ich war ganz freundlich. Also an meinem Standard. Naja. Aber es war wie er jetzt. Warum bist du? Ich habe gar nichts Besonderes gemacht. War ich eben gerade aggressiv? Ja. War nichts. Die Angsthasen, die fühlen sich angegriffen. Ja, freilich. Das ist komisch. Dann habe ich ihr gesagt, ja, du gehst jeden zweiten Tag, jedes Wochenende gehst du zum Shiva-Tempel, zu dem Zerstörer, der reinste Aggression ist, der mit seinem Schwert dich in einem Wisch und weg weghüpfen könnte. Und den betest du an, dass er kommt und dich Wisch weckt. Ja, das ist die Zewa-Arbeit. Zewa, Wisch und weg. Und also im Tempel betet sie die gleiche Energie an, die sie dann als aggressiv nicht haben möchte. Das stört mich ja nicht wirklich. Ich will ja nur. Nein, ich jetzt verteidige dich nicht. Das stört mich ja nicht. Jetzt verteidige ich mich. Wer sich verteidigt, greift sich an. Was ist dran Verteidigung, wenn ich sage, ich störe? Jetzt verteidigst du dich schon wieder. Ja, wenn du mich angreifst. Ich habe nur gesagt, wer sich verteidigt, greift sich an. Mehr habe ich nicht gesagt. Jetzt verteidigst du dich. Du empfindest es als Angriff. Ich verteidige doch nicht, dass ich das gesagt habe. Ich habe einfach nur gesagt, ich sage, was ich sage. Du musst dich doch nicht erklären, wie du dich empfindest. Du empfindest dich immer scheiße. Man kann ja nur den Scheiße empfinden. Nein, ich bin keine Scheiße. No. Das ist ja interessant, ne? Der ganze Prozess ist ja überall dasselbe, wenn auch nicht durch einen Verdauungsattack geht, es wird alles zu Scheiße. Jedes Blatt stinkt zum Schluss, jedes Obst, jedes Gemüse, jedes Fleisch, jedes Holz stinkt, jedes Wasser, wenn es kippt, stinkt. Jeder Fisch, alles was sich auflöst, so ist es einfach. Ja, das nennt man, es verrottet. Und man redet sich halt immer so schön hin, aber wenn man genau hinschaut, ist wirklich gar nicht scheiße. Also ich bin ja als Bauer groß, ich bin als Bauer groß geworden und ich mag Mist, ich mag Kompost. Ja, ja. Man riecht, das riecht, das ist Parfüm für mich. Alles so schön. Nein, wenn du unter der Bettdecke bist und du lässt einen gehen. Keiner beschwert sich. Jeder, Aber wenn du zu zweit unter der Bettdecke und der andere lässt einen, dann ist die Hölle. Ist so. Sein eigenes Ding, oh. Na, ich sag's dir. Da hat sich noch keiner beschwert, weil... Davor hat, ist was am Verrotten, aber ne, ist man ja selbst. Kommt ja aus einem selbst heraus. Man kann ihm ja auch nicht entkommen, dem Duft. Dem anderen kann man ja rauswerfen aus dem Zimmer, aber sich selber. Und wenn man keine Chance hat, keine Hoffnung, dass man sich los wird, dann riecht es einfach, wie es riecht. Fertig. Das macht uns übrigens jeder Hund vor. Kein Hund hat einen Ekel vor dem, wo er da herumschnüffelt. Wenn er damit keine Furcht unterbindet. Obwohl, wenn er manche Leute schnüffelt, beißt er zu. Also das Beispiel ist mir nicht geheuer. Ich lasse den nicht alle schnüffeln bei mir. Für deine Aggression? Ich habe manchmal Hunden, letztes Mal in Berlin, da war so ein kleiner Fuzzi, der war sein Herrchen da, der dachte, wollte ihn verteidigen, dann von mir. Sag ich. Sag, hab ihm, wenn der nicht geht, ich trete ihn in dir ins Gesicht. Ich meinte das so als, damit er sich seine Schuhe wieder anzieht und seinen Köter da wegholt. Mensch, Hunde sind unberechenbar. Im Indien sagt man, Bewusstsein ist wie eine Hündin, wo man nicht weiß, wann sie dich beißt. Das ist ein Beispiel. Conscience like a bitch, you never know when she bites you. Das ist mit Hunden. Das ist keine... Also du weißt nie, was passiert, was gerade um die nächste Ecke kommt. Auch bei Hunden nicht. Keiner weiß, keiner ist sicher vor irgendwas. Ist doch interessant, oder? Ist doch aufregend. Die Dummheit wartet um jede Ecke. Tausend verschiedene Richtungen lauern hinter jeder Ecke. Du weißt nicht, welche auf dich zukommt. Ehemäßig. Und musst doch sein können, was du bist. Du kannst dir nicht entkommen. Da sind wir bei der Vergewaltigung. Du kannst nie, weißt nie, wie du dich morgen entscheidest, wie du gerade drauf bist, was gerade als Ergebnis entstanden ist in deiner sogenannten Komplimerat von gedanklichem, energetischen Furzen da oben. Dann geht es auf das los. Verrückt. Man verspricht sich ständig irgendwas und man hält es eh nie. Doch herrlich. Keine Kontrolle. Ja. Dieses Gefühl von Vergewaltigung oder genommen werden, von dem du gesprochen hast, diese relative Angst, ist die da bei Karl noch? Die geht auch noch, oder? Bei Karl? Vielleicht merkt er einfach eine scheiß Angst einfach. Ja. Das ist möglicherweise, es sind zwar Projektionen gedanklicher dazu, was Geschichten kommen, ja, also nehmen sich die, aber diese Angst davor einfach. Ich habe Angst, dass der Fernseher nicht läuft. Es kann ja mal Stromausfall sein. Man kann sich immer vorstellen, dass, was nicht so gut möglich ist in Europa mit Powerbreaks, aber in Indien ist es 5 Stunden am Tag normal. Da muss man vorsorgen. Da hat man dann eine große Batterie, die dann den Rest der Zeit geladen wird und dann hat man sie dann zur Verfügung. Es gibt ja einen schlauen Kopf, der das dann auch noch hinkriegen kann. Aber ohne Angst würde man ja nicht vorsorgen darauf. Also die Angst ist ja ein Werkzeug dafür. Sonst würden wir dann gar nicht das Gewahrsein für die Möglichkeit haben, wie man das möglicherweise, was man nicht haben möchte, dann auch verhindern könnte. Ich würde es jetzt nicht als negativ nennen. Das ist für mich einfach nur ein Werkzeug. Eigentlich negativ, aber jetzt für eine Todeserfahrung wird er gleich mal kontraproduktiv. Ist doch nichts Kontraproduktives. Damit du nicht auf die Straße springst und das nächste Auto dich überfährt, dafür brauchst du Angst. Dass du nicht vom Hochhaus springst, dafür brauchst du Angst. Sonst würde jeder springen ohne Angst. Weil die Tendenz ist immer da, des Springens. Jeder, der oben steht, der, wie wäre es, wenn ich springen würde? Was würde passieren? Wenn dann nicht diese Angst, dieser kleine Guardian Angel, dieser Schutzengel von hinten, diese Versicherung immer dich am Nacken hat, du würdest sofort springen. Du hast ja nichts zu verlieren. Nur mal gucken, wie es ist. Das Bewusstsein ist ja wie einfach nur die nächste scheiß Erfahrung. Wäre ja gut. Peng und weg. Ha. Aber nein, da ist dann dieser Knapper da hinten. Und bei manchen, die springen, da hat der gerade mal Urlaub. Ping. Und dann steht, oh, jetzt bin ich aber platt. Das wollte ich doch gar nicht. Ich dachte, der hält mich da hinten auf, wie immer. Auf einmal war er nicht da. Nein, das ist doch nur Angst. Mensch, ist das. Was ist schlimmer, mal Angst? Wer hat Angst vor der Angst? Hm? Und wer gibt dann damit an, dass er wen die Angst hat? Das ist ein Angsthase, weil er braucht weniger Angst, damit er sein kann. Doof, ne? Er bestätigt eigentlich, dass er der Angsthase ist. Ja. Weil er dann, ich habe keine Angst mehr, ich habe die Todeserfahrung, mir kann nichts mehr passieren. Das ist ja sehr schön beim Fallschirmspringen, wenn ich das durchwerde. Und da ist dieser Kick auch, da fliegst du etc. Aber dein Fallschirm, jedes Mal exakt zusammenlegen. Weil das könnte ja, das mag man nicht. Aber so fliegen, das schon, nur nicht auf die Erde. Den Kick magst du. Ohne Sicherheit. Dreht ihr euch jetzt im Rhythmus? Na, links, dann geht's wieder gerade, wieder rechts. Militärisches Legen hier. Das sind Synchronliga. Naja. Ja, was tun? Faltet euren eigenen Schirm. Auch im Regen. Könnt ihr nass werden. Ein Erleuchtungsschirm. Mit dem Erleuchtungsschirm habe ich keine Angst mehr. Aber dieses Bin ich, dieses Zurück darauf, dieses, wo ich dann von oben und unten, das ist wie so ein Gegenwind. Also das ist wie so ein wieder mit Fluchttendenz da raus aus dieser Angst oder wieder die nächste vermeiden. Ne? Merke ich dann halt auch. Ja, Angst vor was auch immer. Und dann merke ich sofort diese Tendenz da wieder zurück. Ja. Nein, es ist ein temporärer Urlaub vom Ich. Wer bin ich? Gehst du in den Hintergrund, wo kein Ich ist, und dann hast du Ferien vom Ich. Das ist dann Peter Alexander im 50er-Jahre-Film. Das ist ein schöner Roman, Ferien vom Ich, und da ist schon 5-mal verfilmt worden. Eigentlich ist da ein großes Interesse dran. Den Titel finde ich gut. Also in Wer bin ich gehst du dann halt vor dieses Ich, dieses Phantom-Ich, aber dann gibt es halt noch ein Phantom, was vor dem Phantom ist. Du gehst in ein Phantom- Zone, wo scheinbar kein Phantom ist, aber es ist immer noch ein Phantom, weil nur ein Phantom muss vor dem Phantom sein. Aber ja, aber der Hangover ist zu viel, der Kater. Der Hangover bei dem spirituellen Erlebnis ist auch nicht. Bei dem davor sein ist der Kater nicht so groß. Also das ist, wenn überhaupt, ein kleiner relativer Vorteil. Der Körper hat nicht so viel Stress. Aber empfiehlst du doch das andere? Ich empfehle es nicht, aber wenn du gerne Leberzirrhose haben willst, also wenn, dann musst du ja dauerhaft saufen. Nicht jetzt einmal und nicht wieder, sondern täglich, wenn du wach wirst, die erste Flasche. Weil du wirst ja nicht rauskommen. Das nennt man Quartals oder immer wieder. Der Urlaub von ich ist ja auch nicht, man hat ja nicht das ganze Urlaub. Nee, es schaffen einige, die schaffen das, in diesem Hintergrund zu verweilen. Es gibt ja Meister, die davon sich beanspruchen, dass sie in diesem Hintergrund verweilen. Dass sie sich realisiert haben als das, was vor allem Seienden ist. Also sie haben ihre wahre Natur realisiert, die halt vor jedem Seienden ist. Vor jeder Erfahrung bin ich das, was ich bin. Das kann man als Meister, das nennt man eine Meisterrealisation. Also da, wo ein Realisierter dann übrig bleibt, der nicht mehr darunter leidet, unter den sogenannten Projektionen des Seins, was man Bewusstsein nennt. Und das ist halt deine Hoffnung, dass du auch mal da landen könntest. Der verspricht dir ja auch, wenn du mir folgst, kommst du auf die gleiche Heimat, wo ich bin. Also da, wo... mich gibt es ja nicht mehr da, sagt er dir dann. Dich gibt es ja auch dann nicht mehr. Wenn du mir folgst, in da, wo keiner sein kann, dann geht es dir besser, weil da ist ein Frieden, den du hier nicht finden kannst. Hört sich alles super an und verführt dich. Ich sage nur, es ist Verführung. Es ist eine Verführung. Nee, das ist Bewusstsein, was natürlich einen Platz gefunden hat, wo es besser ist als hier. Muss sein. Da gibt es einen, nämlich da, wo kein Platz ist, kann auch keiner sein, und da, wo kein Platz ist und keiner ist, geht es dir gut. Da ist einfach, keiner weiß was. Frieden, könntest du sagen. Aber dass der auch wieder relativ ist zu dem davor, das sagen sie dir nicht, weil du wirst immer wieder hier vorne landen. Wenn du nicht hier vorne sein kannst, was du wirst, dann wirst du es da hinten nicht werden. Und nur zu sein, was du bist, ist Frieden. Weil das braucht keinen Frieden. Und das, was den Frieden da hinten braucht, nämlich die Abwesenheit eines, der Frieden braucht, ist schon wieder bedingt an die Abwesenheit eines, der Frieden braucht. Dieses Subtile, dass es dann immer noch einen, der nicht ist, dass der zu viel ist. Auch keiner ist einer. Das ist dann der nächste Schritt, wenn überhaupt. Das zu transformieren und transzendieren, das ganze 7 Möglichkeiten, indem du einfach bist, was du bist, dafür musst du durch nichts durchgehen. Das bist du hier und jetzt oder nie. Und wenn du jetzt nicht sein kannst, in dieser sogenannten Hölle von Erfahrung von Vergewaltigung, dann wirst du es da hinten nicht werden. Also das zu transzendieren, diese ganzen Vorstellungen von vorher, nachher, vorher, jenseits oder irgendetwas, ist einfach zu sein, was du bist. Und das kannst du nicht sein. Aber alles, was du tust, und egal welche Heimat du da hinten findest, und auch Leidfreiheit kannst du finden. Aber leider ist dann immer einer noch da, der diese Leidfreiheit braucht. Der also nur sein kann, das, was er ist, in der Leidfreiheit. Wenn du nicht in diesem leidvollen Erfahrung von relativem Sein sein kannst, was du bist, dann wirst du es da hinten nicht finden. Du hast es hier nicht verloren und kannst es da nicht finden. Die Lüge hört nicht auf. Alles ist Lüge. Egal, was man sich vormacht. Man belügt sich ständig, von vorne bis hinten. Hier belügt man sich und da belügt man sich. Aber von sich selbst belogen werden, wen kümmert's? Du kannst nichts anderes als dich selbst belügen, weil die Wahrheit kannst du nicht erzählen. Die Wahrheit gibt's nicht, die man erzählen kann. Darum, die Wahrheit, die sich schön anhört, ist was? Eine Scheinwahrheit, eine Lüge. Und die Wahrheit ist nie schön. Und wenn ich hier sage, ihr werdet euch nicht entkommen, ihr werdet immer in dieser Hölle verbleiben müssen, die ihr seid, in ihrer Natur, dann ist es keine schöne Wahrheit. Dann ist es mehr schon... Und wenn ich dann Witze mache über den ganzen Ding, das ist einfach nur, dass man überhaupt das ertragen kann in dieser Leichtigkeit von Humor. Sonst ist die Schwere der Keule schon ziemlich heftig. Aber es hilft ja auch nichts. Gott sei Dank, muss ja auch nicht. Aber diese göttliche Komödie, dass du wirklich dir vorstellst, dass du hinten mehr bist als hier. Das ist diese Lüge, diese Komödie, dieser Komödienstadel, wo einer da denkt, er wäre hinten mehr als hier. Das nennt man Phantom-Ich, eine Vorstellung von etwas, was dann eben sich da mehr ist, oder weil es weniger ist oder gar nicht ist. Oder hier weniger, weil es etwas ist. Und ich kann nur sitzen und sagen, wenn du dich als etwas erfährst, mach dich nicht zum Etwas. Wenn du dich als nichts erfährst, mach es dich nicht zum Nichts. Du wirst nie das, was du erfährst. Du erfährst es, aber das ist halt Macht. Auch die Erfahrung von Geburt lässt sich nicht geboren werden. Genauso wie die Erfahrung von Tod dich nicht sterben lässt. Die Erfahrung vom Wachwerden, wirst du nicht wach, beim Einschlafen schläfst du nicht ein. Das, was du bist, schläft weder noch ist es wach. Es erfährt sich als Wachheit und es erfährt sich als Schlafen, aber es ist nie das, was es erfährt. Also auch da hinten vor jedem allem zu sein, ist nur eine andere Art von Erfahrung, mehr nicht. Es ist nicht schlechter und nicht besser als das hier. Dies ist ein absoluter Verwirklichungsmoment deines Seins. Genauso wie in der Abwesenheit von was? Einem Erfahrenen. Verwirklichst du dich. War das Ramana in der Höhle? Der was? Ramana in der Ramana. Der saß lange in der Höhle. Ja. So. Er wollte Platon spielen. Ramanas Höhlenbeispiel. Nee, man hat ihn gefragt, weil ist jemals noch was passiert nach deiner Todeserfahrung, nach deinem. Nee. Nie was mehr gewesen. Wer hat in der Höhle gesessen? Da haben wir ihn gefragt, musstest du noch dann 14, 15 Jahre da noch das Erlebnis dann noch, die Energie dann noch reinigen oder dann noch verbrennen, irgendwas von Rückständen und so? Nee, was für ein Scheiß. Also seit dieser, was immer, Todeserfahrung ist nie wieder etwas passiert. Für das, was ich bin, ist nie was passiert, wird nie etwas passieren. Für das, was ich bin, gibt es keinen Vor- oder Nachteil in irgendetwas. Weil alle dachten, er hätte da gesessen, weil er noch energetische Rückstände von seinem früheren Leben oder Konzepte verbrennen müsste von irgendetwas. Nee, er hat gesagt, scheiße, nichts ist passiert. Nie ist etwas passiert. Für das, was ich bin, war nie etwas und wird nie etwas sein, was passieren hätte können. Jetzt und immer da. Absolut in seiner Natur. Nie vermehrend, nie vermindernd durch irgendetwas. Nie etwas habend. Also da hat es nie einen gegeben, der eine Geschichte gehabt hat. Für wen sollte die dann verbrennen? Wie kannst du das verbrennen, was du bist? Und wer muss das? Verbrenne den Verbrenner, in dem du bist, was du bist. Das ist das cool. Diese kühle Selbst. Absolut cool. Kann nie von sich verbrannt werden. Das Feuer des Herzens spürt sich nicht. Es ist das Feuer. Es ist das Herz. Das ist aber doch nicht einer, der das Herz, das Feuer, dann ist verbrennt irgendetwas. Das ist das Kühlste überhaupt. Da gibt es nichts Zweites zu, was verbrannt werden könnte oder müsste. Wo ist etwas Zweites, was nicht Herz ist? Allein die Vorstellung, dass was verbrannt werden müsste, ist ja schon die Vorstellung von etwas, was nicht Herz ist. Was dann das Feuer des Herzes verbrennen müsste. Wie kann man eine Vorstellung verbrennen? Wie kann man etwas verbrennen, was gar nicht gibt? Das ist ja sein. Wie kann man etwas, eine Vorstellung von einem Ich verbrennen, was gar nicht gibt? Und wer muss das verbrennen? Ich. Ja, noch was zum Herzen. Und gut, dass es da keine Herzmeister gibt. Das Herz. Was für ein Scheißherz würde es sein, das ein Meister braucht? Und ein Meister, der ein Herz gemeistert hat. Was für ein Meister ist das? Der danach seelt, du musst noch dein Herz öffnen. Alle in eine Tonne. Alle Meister, alle Schüler, alle irgendwas. Wenn du könntest, würdest du alles wegwischen. Zewa wäre schon weg. Und einfach sein, was du bist. Oder kriegst den Scheiß nicht los. Das ist die Art und Weise, wie du dich verwirklichst und es gibt kein Entkommen. Auch die Meister sind Teil deiner Verwirklichung. Hätte man sich kaum vorstellen können. Dass die Arschlöcher auch noch das sind, womit man sich verwirklicht. Meister. Meister-Arschlöcher. Oh. Krieg den Scheiß nicht los. Meistere dein Arsch. Ess nicht mehr. Das ist ja so Hinweise. Nimm nichts mehr auf, da musst du nichts verdauen. Verweile in deinem geistreichen Zustand das, was nie essen muss, das, was nie verdauen muss, als das, was nie etwas... Dann hast du was zu tun. Ich bin nur noch die Leinwand, die Projektionen. Ich werde sie nicht mehr persönlich nehmen. Ich nicht. Ich nicht mehr. Das kann mich alles mal. Ja, ich bin jetzt die Wand. Ich bin mir selbst auf den Leim gegangen. Ja, Fragen noch zum Phantomas. Ist das auch der Zauber des SN oder NS-Regimes, dass die Leute bei wem? Dem Hitler auf den Leim gegangen sind? Ja, bei wem ist Hitler auf den Leim gegangen? Es ist immer das Versprechen einer besseren Welt. Warum sitzen bei Eckhart Tolle so viele Leute? Warum wird dieses Buch, das neue Erde oder Kraft des Jetzt, so viel gekauft? Warum geht man da auf den Leim? Von irgendeinem Versprechen, dass das Jetzt besser ist, als was vorher war. Warum? Woher kommt diese Sehnsucht nach diesen Arsch wegzukriegen? Wenn dir einer verspricht, im Jetzt gibt's dich nicht, dann läufst du hinterher. und fragst ihn natürlich ständig, bin ich jetzt richtig im Jetzt oder ist das wahre Jetzt oder wann ist jetzt und wann ist nicht jetzt? Jetzt geht's los oder ist jetzt zu spät? Spüre ich jetzt schon die Kraft des Jetzt oder habe ich wieder was verpasst? Ja, Fragen über Fragen. Aber das verkauft sich gut. Das ist eine tolle Zeit. Kann man echt nicht besser verbringen. Ja, aber wer muss die auflösen? Naja, jeder. Wer jeder? Haben Sie schon gesprochen, dass wir uns ja alle wegdrehen? Also ich. Wer? Nicht in der Früh wegdrehen will. Abdrehen. Du willst wegdrehen. Naja, abdrehen. Den Vermeidungsknopf. Und eine Vermeidung ist auch nicht in einer Idee aufgehen. Oder. Also der da ist, egal was der tut, der möchte sich selbst loswerden. Egal was der tut. Wenn du isst, möchtest du den Hunger leider loswerden. Wenn du denkst, möchtest du den Denker loswerden. Du denkst ja nur, damit du den Denker loswirst. Du versuchst dir etwas auszudenken, wie du das Denken aufhörst. Du wünschst dir immer nicht mehr zu wünschen. Ständig. Was machst du sonst? Jeder Wunsch denkst du hast die Hoffnung, dass bei der Erfüllung des Wunsches wäre, ja, dass du keinen Wunsch mehr hast. Nicht, dass du das was kriegst, sondern dass du damit alle Wünsche auf einmal weg sind. Und der Wünsche auch. Und es klappt nie. Christa. Ja. Dreh dich um. Nein. Sag es doch einfach nicht, ja. Ich wollte noch was sagen. Das Jetzt ist, jetzt aber. Das Jetzt ist auch im Burgtheater angekommen. Da gibt es jetzt einen Liederabend mit Michael Heltau. Es ist immer jetzt. Wenn irgendeiner irgendein Programmhinweis von Christa ist in Werbefragen sehr bewandert. Fernsehen, irgendwas oder was wo läuft, fragen Sie Christa. Christa ist informiert, sie hat auch nichts anderes zu tun. Sie geht mit offenen Augen durch die Welt. Nimmt alles auf und kann weitergeben. Also, Programmheft, Christa. Und Hinweis, auch Michael Heltau ist ein toller Fan. Wer hätte das gedacht? Da taut die Hölle, Heltau. Da taut die Hölle. Ja, jetzt wissen wir, warum die Leute den Herrn Dolle nachlaufen, aber warum laufen sie dir nach? Mir läuft keiner nach. Die kommen gerade mal zu so einer Veranstaltung und dann hauen sie wieder ab nach Hause und gucken weiter Fernsehen. Na ja. Ich bin viel zu schnell, dass mir einer hinterherkommen kann. Christa hat es gerade mal geschafft hier nach Wien, über einen Berlin und jetzt gleich Wien. Aber jetzt, morgen wird es abgehängt. Keiner hat so viel Geld, mir zu folgen. Nur niemals ich. Gott sei Dank. Wir ertragen wohl alles besser als die Aussichtslosigkeit. Die ist nicht zu ertragen. Die absolute Leichtigkeit des Seins kann keiner ertragen. Da gibt es keinen Tragenden. Den muss man ja auch nicht tragen, weil die Schwerelosigkeit hat keine Schwere. Wer muss die tragen? Das ist das Schlimmste für einen relativen Tragenden, dass es da gar nichts zu tragen gibt. Das ist die die Aussichtslosigkeit für den Aussichtsbrauchenden. Da braucht er eine Aussicht irgendwo hin. Mit Absicht, eine Aussicht. Dass da was bei rauskommt. Ich gucke ja nur aus dem Fenster, weil ich was sehen will. Oder nicht? Aber wenn es da gar nichts zu sehen gibt, gucke ich wieder nach da innen. Gucke ich dahin, wo ist die Aussicht? Schöne Aussichten. Ne? Insichten, dann gibt es dann Insichten, Aussichten, Insichten, Zusichten. Aber das ist auch wieder eine Idee, dass man in der Aussichtslosigkeit dann den, der das braucht, verschwinden lassen kann. Auch das geht nicht. Die Wunschlosigkeit wird immer einen nächsten Wunsch erzeugen, einen Wünschenden, und dann wird ein Wunsch und etwas, was er sich wünscht. Und sobald die Wunschlosigkeit einen Wünschenden erscheinen lässt, hat er den Wunsch, sich selbst abzuschaffen. In sich schon. Weil nur die Wunschlosigkeit die Absolutheit, absoluter Frieden ist oder Befriedigung. Und der Rest ist einfach der Rest. Und dieser Rest kann dich nicht befriedigen. Gott sei Dank kann dich nichts befriedigen. Stell dir vor, es gäbe etwas, was dich befriedigen könnte. Stell dir vor, es gäbe einen Umstand, der dich zufrieden macht. Das wäre doch die Hölle. Allein die Vorstellung, dass es da etwas gibt, was dich befriedigen könnte. Eine Frau, ein Mann, ein Umstand, Geld oder irgendetwas. Das ist doch die Hölle. Das ist doch Versklaverei an eine Vorstellung. Das ist die Sklaverei, dass Gesundheit dich zufrieden macht. Die Vorstellung von Gesundheit. Die Vorstellung von Harmonie, die Vorstellung von Frieden. Dass dich da irgendwas von dem befriedigen könnte. Das ist doch die Hölle. Dass es irgendwann mal stimmen könnte. Das ist doch die Hölle. Hm? Ist nicht das sogenannte, oder ist nicht das Erwähnen einer sogenannten Todeserfahrung schon eigentlich eine Karotte, die man hinhält? Habe ich doch vorhin gesagt. Auch das ist noch immer wieder ich auch. Warum der, warum nicht ich? Ich will das auch. Ich auch. Ich will auch den Tod erfahren. Michael Schumacher. Wenn ich nah am Tod dran bin, habe ich keine Angst mehr. Bergsteigen, Todeserfahrung. Höher, Höhepunkterfahrung. Mich mess mal wieder im großen Saal. Ich steige nicht mehr, aber ich kann darüber erzählen. Wow. Alles Gipfelerfahrung oder das Erfahrung. Alles ständig sich konfrontieren mit Tod. Oder diese Todeserfahrung zu machen. Marathonläufer, die eine Todeserfahrung machen, nach 15, 20 Kilometern gibt es keinen Läufer mehr. Auch Todeserfahrung. Wenn du viel arbeitest oder viel, wenn du irgendwann hört der Arbeitende auf, weil die Mechanik, wenn in der Fabrik ständig die gleiche Ding, irgendwann macht es automatisch so, da gibt es gar keinen Arbeiter mehr. Das Bewusstsein ist ständig hinter der Todeserfahrung her. Sex, eine Todeserfahrung. Im Französischen heißt es der kleine Tod. Orgasmus, der kleine Tod. Die Abwesenheit von einem, was? Von ich, von einem, der Sex hat. Sondern da ist einfach nur noch Sex. Tantra, alles diese Übungen sind alles, um den loszuwerden, den Handelnden, den Seienden. Alle diese Anstrengungen, damit er sich anstrengt, sich verliert. Und jeder hat das ja tausendmal gemacht. Warum ist Sex so ein Ding? Warum ist die Sehnsucht danach so groß? Und weil diese kleine Erfahrung, dieses Abwesenheit natürlich immer wieder haben möchtest. Sobald du es gerade gehabt hast, wirst du es wieder haben. Wenn es mal passiert. Und wenn es mit dem nicht passiert, suchst du den anders, mit dem es vielleicht passieren könnte. Und wenn es gar nicht passiert, dann heiratest du irgendwen. Der Geld hat. Braucht man ja einen Trostpreis. Ja, man muss sich ja trösten mit was. Mit einem Bausparvertrag oder mit der Versicherung oder irgendwas. Irgendwas muss ja dann darüber wegtrösten, dass man die Todeserfahrung bei dem jetzt nicht gekriegt hat. Oder manchmal hat man auch Angst davor, dass man mit dem die immer kriegt und dass man dann willenlos wird. Und dann heiert man lieber einen, bei dem man sie bestimmt nicht kriegt. Man weiß nie, wie bescheuert man ist. Wie sich dieser Kaste da das zusammenbastelt, was einen Vorteil hätte dann. Bescheuert, man ist so bescheuert. Aber absolut. Absolut dumm. Man fällt immer auf den nächsten Scheiß rein und man weiß gar nicht, warum. Ich komme ja auch hierher, nach Wien. Wer denkt sich so einen Scheiß aus? Wem ist das wieder eingefallen? Wenn ich am ersten Abend schlau gewesen wäre, wäre ich nie wiedergekommen. Da haben sie mich schon fertig gemacht. Das hat es auch sonst nirgends gegeben in der Art. Besonders. Du hast ja noch eine Brille auf, du kannst ja nicht erleuchtet sein. Du willst ja noch was sehen. Du hast ja noch eine Uhr, du willst ja noch wissen, wie spät es ist. Du kannst nicht richtig wahr sein. In der Richtung. 2 Stunden lang Attacke. Ich hab echt gedacht, hier komme ich nie wieder her. Als es vorbei war, habe ich gesagt, es war schön, euch kennenzulernen, aber strengt euch nicht an irgendwas. Und dann steht die Versöhnung haben wir applaudiert. Ja, 200 Leute springen auf. Ja, er hat es geschafft, er hat durchgehalten. Das Höllenfeuer, das Wiener, das war nicht der Wiener Humor, das war die Wiener Attacke. Da ist Wien so eine nekrophile Stadt. Die was bist du? So eine nekrophile Stadt, die Wiener. Die beschäftigen sich ja gern mit Tod. Die beschäftigen sich gern mit den anderen und analysieren sich selbst und andere mit wachsender. Das ist das Sportspiel Spannung von Österreich überhaupt. Ja. Bitte? Was ist das Spiel? Analyse. Nietzsche, Analyse oder Freud, alles diese ganzen philosophischen und analytischen, wie analysiere ich meinen Mann oder meine Freundin und wie sage ich ihm dann, was er besser machen könnte. Immer mit der guten Absicht natürlich. Weil man weiß als Einzelner immer besser, wie der andere zu sein hat. Das weiß man in Wien besonders gut. Nee, ich will es nur... Ich weiß nur darauf hin, wie ich das so empfinde. Nein, nicht umsonst sind halt die Skorpionstadt hier oder so, diese ganzen, auch dann sexuelle Hintergründige und unter die Gürtellinie schlagen und solche Sachen. Das ist Waage. Wienerisch. Was? Waage? Ich dachte Skorpion. Waage ist ja noch schlimmer. Indem man harmonisieren will, macht man ja Krieg. Ständig. Das ist das Schlimmste, was man überhaupt... Man möchte immer das Gleiche mit dem Gleichen vergelten. Was du mir tust, tue ich dir mehr. Ich bin ja Gönner. Das ist aber nicht nur Wien. Ja, aber das ist Waagestadt. Wir sind immer sehr vage in ihren Aussagen. Aber das muss halt besser ist. Jetzt weiß ich, warum ihr so vage seid. Ihr solltet mehr waghalsig sein. Waghalsig. Weißt du, was waghalsig bedeutet? Ja. Mutig. Ja, mutig. Die Courage haben, sich selbst zu konfrontieren. Immer wieder, ja, Widerspruch. Wir haben den Widder hier. Reiner Widerspruch. Und ständig mit dem Kopf durch die Wand, die es gar nicht gibt. Die laufen durch den Prater, wo gar keine Wände sind. Aber irgendwo muss ich durchlaufen. Der Teufel trägt Prada. Ja. Prada. Der prahlt doch mit. Ja. Mit Prada. Wen nur du allein. Wer traut sich nicht? Der Teufel. Der Teufel traut sich nicht mehr nach Wien. Der ist schlau. Ich komme ja noch, aber der Teufel traut sich schon nicht mehr. Ja, wenn du da bist. Da habe ich von geredet, von dieser schlawinerhaften Schlagfertigkeit, wo keiner trägt einen Gürtel, dann weiß man gar nicht, wo man hinschlägt. Dieses vage und unpräzise schon in der Wiener Sprache mitkriegt, Karl? Was? Dieses vage und unpräzise, du findest das in der Wiener Sprache, dieses E zum Beispiel. Ja? Es geht E. Ja? Das sind die Wiener Weltmeister. Heißt übersetzt so viel wie keiner weiß, warum es geht, ja? Aber keiner weiß, wie lang es geht, keiner interessiert sich. Nee, aber auch, es geht eh. Nee, ja? Man sagt auch, es geht eh nicht. Also, eh ist. Eh heißt nur ohnehin. Ohnehin. Ja. Du bist eh hin. Ja, genau. Ohnehin. Ohnehin. Es ist eh egal. Es kommt vom Schmäh wahrscheinlich. Ist doch eh alles Schmäh. Okay. Okay. Jetzt sind wir wieder. Okay. Karaoke. Ja gut, so, andere Fragen? Wie geht's besser? Weiter geht's sowieso. Es geht immer weiter, aber ob es besser wird, das ist die Frage. Schokolade, ja. Tja, schön. da weißt du, womit es besser geht. Meine, wenn man natürlich zu viel Schokolade, dann geht es irgendwann gar nicht mehr. Dann hat man den Schock später. Keine Ahnung. Früher hast du wenigstens gesagt, das Nächste ist das Nächste. Nee. Ah, geh. Das ist so Schmäh. Ach, Schmäh. Als wenn es da was Nächstes gibt. Ich dachte, das ist alles im Jetzt, da kommt nichts, da geht nichts. Wenn du so weitermachst, dann... hast du bald keine Freunde mehr. Die ich vorher auch nicht hatte. Ich habe mich gerade ermutigt zu etwas, was ich eigentlich nicht sagen wollte. Du warst am ersten Abend bei uns und wolltest nie wieder kommen. Das hast du gedacht. Und ich dachte. Dann kam der große... Aber dann bin ich nach Hause gegangen und habe das Geld gezählt. Weil wenn ich hier rausgehe, bin ich sofort Banker wieder. Du hast den Applaus missverstanden. Wir haben erraten, was du dir gedacht hast. Du wolltest nie wieder kommen. Ja, und warum bist du wieder gekommen? Also raten wir weiter. Heiteres Beruferaten oder Berufungsraten. Was hat mich gerufen? Das könntest du als ganzes Leben bezeichnen. Heiteres Berufungsraten. Habe ich den Ruf schon gehört und wer hat mich gerufen? Was hat mich berufen? Ist das jetzt nur ein Echo? Oder ein Echo? Ego, Ego, Ego, Ego. Go-Go. Ein Go-Go. Go-Kart. Oder ein... Glaubst du, dass du nochmal was anderes machst in deinem Leben? Ich male immer noch. Ab und zu spiele ich sogar noch Musik. Manchmal Essig trinken. Also ich rede nicht immer. Schlafen tue ich auch noch. Ab und zu Frauen. Das vermeide ich lieber. Aber wenn es dann. Ich werde mich nicht anstrengen, es zu vermeiden. Sagen wir so. Oder doch. Ich tue mein Möglichstes. Oder nicht? Keine Ahnung. Keiner weiß es. Vielleicht gehe ich jetzt raus, das letzte Talk, und mache dann, werde Bankangestellter. Meine Wahrscheinlichkeit ist nahe null, aber du weißt es nie. Du weißt nie. Keine Ahnung. Oder heirate eine Eskimo-Frau. Weil die so cool ist. Nee, weil die kann mit der Kühl umgehen. Die kann man Nasenreiben machen. Und da kommt öfter mal ein Freund, der kann mit ihr dann. Macht man ja bei den Eskimos so. Man bietet seine Frau auch an. Wie den Fisch. Ist das so? Ja. Da zahle ich aber die Hochzeit nicht, oder? Das ist dann keine christliche Ehe, ja? So, weil er gestern gesagt hat, er hat. Dann musst du mit dem Eskimo tanzen. Okay. Der stinkt der Fisch. Wenn er das überlebt. Jetzt haben selten welche überlebt, wenn sie mit dem Eskimo getanzt haben. Wenn du da aus dem Schritt kommst, dann Wiener Walzer mit dem Eskimo. Mit dem Eisbären. Der mit dem Tod tanzte. Dann wird Michel, der mit dem Eisbären tanzte. Der mit dem Wolf tanzte. Mit dem Eisbären. Also beim Eskimo. Mit dem Wolf. Sich ein Wolf tanzen geht einfach. Der sich den Wolf tanzt. Deshalb nimmt er ab. Dass er sich kein Wolf tanzt. Das ist auch ein Grund. Finde ich gut. Es ist schon eine Kunst, sich einen Wolf zu tanzen, aber schon ganz schön lange tanzen. Eva, pustest du wieder. In die Segel pusten, damit das Schiff schneller fährt. Wenn das klappen würde, man sitzt auf dem Boot und pustet ins Segel und denkt, man kommt voran. Das bewegt sich nichts. Genau die Kraft, die dahin pustet, hält das Boot zurück. Für nichts und wieder nichts pustest du. Doch stellst dir vor, wenn ich den Segel puste, bewegt sich das Schiff. Keine Chance. Vielleicht gibt es einen Trick, wenn man so ein Rohr baut, da reinpustet und dann das umgelenkt wird, dann auf die Richtung wieder. Kann man das einbilden. Das ist so ein Wer bin ich? Rückpuster oder so. Kann ja auch sein. Ne? Auf einmal bewegt sich das Schiff nach hinten. Du bist eigentlich dahin, aber es bewegt sich nach hinten. Ja, vielleicht ist der Abgrund hinten, nicht vorne. Also der Intellekt ist schon ziemlich alpha-reich. Wenn nicht so, verspricht sich immer was von Bewegung. Hier ist es schlecht, also muss ich hier weg. Egal wohin. Ich weiß zwar nicht, was kommt, aber Hauptsache nicht das hier. Ständig, ne? Das nicht. Das nicht. Da muss ich jetzt was dran machen. Ne, Christa? Da rühre ich mich doch. Okay, was noch? Es ist. Man möchte aus der Haut fahren, wenn man könnte. Man ist wie ein. Dann geht man zu Meisterexorzisten, die sagen einem, wie es geht. Die machen dann Exorzismus. Wer bist du? Wer bist du? Frag dich, wer bist du? Wer bin ich? Geh raus, du Geist, aus dieser Hölle. Alles Magier. In England, in Indien nennen sie die Gurus Snake Sharma. Schlangenbeschwörer. Die dir dann wieder neue Beschwörungsformeln geben, in deiner magischen Form. Pujas. Wie ertrage ich den Pu? Wie sage ich Ja zu jedem Scheiß? Das ist ein Puja. Dann gehst du beim besten ins Punjab. Punjab. Punch. Okay. Na gut. Also das Bewusstsein ist ständig ein Magier, was ich verzaubern möchte und sich den nächsten magischen Trick vorführt und dann so tut, als wenn das jetzt die Lösung aller Probleme wäre. Und du fällst immer wieder drauf rein. Herrlich, ne? Du kannst nichts anderes als nicht drauf reinfallen. Du wirst immer wieder drauf reinfallen. Auch wenn du dann möglicherweise so schlau geworden bist und erkennst das sogar als Falle und trittst nicht mehr rein, das ist die nächste Falle. Nicht reinzutreten. Keine Chance. Weil das nicht reintreten, dann bist du ja einer, der schlauer ist als alle anderen. Ist ja schon wieder eine Falle. Bin sonst immer reingetreten. Das ist wie mit Frauen. Ich nie wieder. Ha, ha, ha. Dann denkst du, wenn ich es dann schaffe ohne Frau, dass ich dann... Dann bin ich aber Herr meiner selbst. Ohne meine Frau. Die nächste Illusion, ne? Herr meiner selbst. Ich pinkle im Stehen. Das ist meine Freiheit. Habt ihr mal Schmidt, All About Schmidt? Das kommt die praktische Christa. Das ist Clementine vom Ariel hier. Das ist die Tochter von Clementine ist Christa geworden. Die Werbeveranstaltung, wenn ihr irgendwann mal irgendein Mittel bewerben möchtet, Christa ist... Finis Fenster. Naja, wo war ich? All About Schmidt. Was? Ja, hast du das gesehen, den Film? Als er dann, die Frau ist gestorben und er dann stand über der Toilette und schwenkte über das ganze Leben. Das Einzige, was er nicht getroffen hat, war das Klo. Aber das Gesicht dabei, wo er... Aber dann nach ein paar Tagen auf einmal war er wieder so scheiß drauf und hat er selbst sich freiwillig hingesetzt wahrscheinlich. Und wenn man die Toilette, also die großen Teppiche in Amerika kennt. Aber das sind so Freiheitserlebnisse, die kurzzeitig mal so noch ein bisschen Hoffnung geben. Es geht doch. Nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Irgendwann kannst du wieder im Stehen. Stirb nicht vorher. Halt durch. Ist das, eigentlich ist es so ein Wettbewerb. Eheleute, wer stirbt zuerst? Wer kann die Rente durchbringen? Ist verrückt, ne? Außerdem, ihr müsst früh heiraten, weil wenn er am Sterbebett erst heiratet, kriegt er gar nichts. Ja, da muss man mit rechnen. Man denkt, man hatte dann auf einmal alles und dann kommt doch wieder die Kinder und kriegen alles. Weil du ja nur bei einem nächtlich umwanderten, wie heißt der? Kurz vorm Tode hat man ja nicht mehr eine Sünde beieinander. Also. Nicht umnachtet. Ist er schon umnachtet? Geistig umnachtet. Der ist ja schon seiner Natur am nächsten. Der Dunkelheit. Ist er schon fast gar nicht mehr da. Dann schreibt er noch zittrig sein Heinz Wilhelm. Karl Renz. Er ist schon wieder im Liegen. Okay. Wo brennt's? Irgend noch eine brenzliche Frage? Dann brennt's, da brennt's. Ja, brenzlich. Brenner, Brenner. Alle Österreicher müssten im Brenner leben. Dann steht draußen dran, wegen Überfüllung geschlossen. Oder vor Arlberg. Vor Arlberg. Ja, vor dem Aal sein. Der Aal glätt sich durchs Leben eilt. Ich, das Aalchen. Karlchen. Aalchen. Gut, Martin. Noch mal eine schwarze Lochfrage. Ist wieder vorbei, die Psychose. Du warst streng genug. Du schon wieder. Er schon wieder. Tja. Eine kurze Zwischenfrage. gestern war wieder die Rede von den 7 Zuständen. Ui. Und warum musst du die jetzt wieder hochstellen? Ja, eigentlich nur die Rhetorik dahinter. Zustände von was? Bewusstsein. Phänomen. Ja, Bewusstsein ist doch schon ein Phänomen und das Phänomen wandelt sich in verschiedene Phänomene. Wie ein Pferd, das hat eine große Mähne. Ein Phänomen kann doch nichts. Wie kann nichts? Ja, Phänomen ist doch. Ein Phänomen ist ein Phänomen und es ist phänomenal, dass es, obwohl es gar nicht da ist, phänomenal was tun kann. Wahnsinn, ne? Das, was es gar nicht gibt, tut was. Traumhaft, das ist doch echt Wahnsinn. Da macht was gar nichts macht. Mann, wie soll das einer verstehen? Und dann noch rhetorisch. Wenn der Tor wiederkommt, rhetorisch. Mit dem Hammer. Der Tor mit dem Hammer. Ja? Da kommt der Hämmerer wieder und hämmert wieder auf dem gleichen Scheiß rum. Er will das Schwert einfach scharf kriegen. Den richtigen Stahl benutzen. Damit das Schwert sich irgendwann mal selber schneiden kann. Ne? Das schärfeste Schwert der Welt, das schneidet sich sogar selbst. Das bin ich. Ich habe mich selbst erkannt. Hm? Ich bin das Auge, was sich selbst gesehen hat. In die Richtung wollte ich ja die Frage stellen. Ja, ich merke schon deine Intention. Nee, aber das ist dann, wenn einer von sich behauptet, er hätte sich realisiert. Er würde seine wahre Natur kennen. Das wäre so, als wenn ein Schwert sich selbst geschnitten hat. Oder wie ein Auge sich selbst gesehen hat. Und ein Wissender ohne Zweites sich kennen kann. Geht das? Als wenn die Natur kennen könnte. wo es wieder zwei Naturen gibt. Eine Natur, die die Natur kennt. Also eine Unmöglichkeit, dass es überhaupt irgendeinen Realisierten geben kann. Also keine Hoffnung in dem Realisierten. Man trifft ab und zu mal Rasierte, aber keine Realisierten. Das Auge muss sie ja nicht unbedingt selbst sehen. Wie nicht unbedingt? Wie nicht unbedingt? Was muss das Auge denn sehen? Also das Auge muss sich nicht sehen, um zu erkennen, dass es sieht. Also muss es es geben, das Auge. Das Sehen ist doch schon auch schon wieder etwas Gesehenes. Ja, das ist doch nicht das Auge. Hm? Ja, nur wenn davon die Rede war. Vom Sehen. Ein Seher. Ein Seher, der gesehen hat, dass der Seher schon gesehen wird. Hm? Als Paradox. Die Natur des Wissens. Ein Wissender ist das Wissen, was sich als Wissender weiß, aber nicht der Wissende ist. Ja? Kann man das so ausdrücken? Ja. Noch einmal. Ein Wissender ist das, was den Wissenden kennt, aber nicht der Wissende ist. Hm? Das Auge ist das Auge, was den Seher sieht, aber nicht der Seher ist. Hm? Anton, ist doch. Was ist daran jetzt so schwer? Das Auge, das den Seher ist. Das ist doch wirklich sehr einfach. Das ist nicht auf der Leitung. Da stehst du auf dem Anton. Ich stehe auch auf dem Anton. Ich stehe auch. Im Moment stehe ich auch lieber auf Frauen als Liegen. Fühlt sich mehr wie Knien an. Ich knie doch nicht auf den Frauen. Ich knie auf den Frauen. Vorher habe ich vor ihnen gekniet, jetzt knie ich auf ihnen. Das hört sich gut an. Resting. Das ist der Kniefall. Lass mich auf dich fallen. Wie heißt das? Ich fiel. Halb zog sie mich, halb fiel ich hin. Das würde Michel sagen. Ich habe keine Schuld. Halb zog sie mich, halb fiel ich hin. Ich bin auf sie reingefallen. Was jetzt dabei rauskommt, ist nicht meine Schuld. Ich weiß nicht. Aber ich trage die Konsequenzen. Aber ich bin ein ganzer Mann, ich trage auch die Konsequenzen für etwas, was ich nicht getan habe. Mhm. Fertig. Ich mache jetzt Kuckuck und fertig. Schläge. Wie spät ist denn? Oh, noch Zeit. Linke. Ja, gut, meine Reingefallenen. Denn was? Ja, nix. Musste googeln. Das halb zog sie in, das stimmt noch, und war nicht mehr gesehen, aber die Zwischenzeile stimmt nicht. Halb zog sie in, halb sank er hin. Meine, beim Singen, beim Hinfallen singen, das ist natürlich. Man sollte auch aufpassen, was man tut, nicht singen beim, mit der Frau zusammen singen, das geht schlecht. Halb sank er hin. Ja, ihr seid, wisst ihr, das ist Wien. Die wollen immer genau auf den Buchstaben genau. Das ist vage Gründlichkeit. Wenn ihr dann noch einen Jungfrau-Akzendenten habt hier, dann möchte ich doch nicht hier wohnen. Der Jungfrau-Assistent. Die Waschmaschine im Haus. Boah. Die saubere Jungfrau. Ja, saubere Jungfrau. Das muss ja jung, die ist ja unbefleckt. Die passt auch auf, dass sie unbefleckt bleibt. Habe ich gehört. Ich habe mich einmal davor in Acht genommen. Hat sie was geholfen? Hat sie was geholfen? Nee. Ja, gut. Noch irgendein Witz? Es ist der Winter, nicht die Jungfrau. Der Aszendent. Ja, ich meine, ich habe ja gesagt, wenn es dann noch einen Jungfrau-Aszendenten hätte, dann wäre es wirklich schlimm. Aber der Widder, der macht ja den ganzen, die Waage wieder kaputt. Das ist ja die einzige Rettung, die ihr hier habt. Sonst wird es ja wirklich sehr, sehr schwer sein. Wenn der Widder nicht immer alles wieder kaputt macht, was er gerade aufgebaut hat. Die Waage macht Harmonie und der Widder haut rein. Wie der Hans Moser, das war wahrscheinlich die Urfigur. Von der Waage und immer Widerspruch. Und immer wieder grantig. Der Mosert und Mosert und Mosert. Okay, ja, kann man von der stadtberglichen Aszendenten unterrechnen. Klar, geht das, von der Gründungsmoment. Ja, aber das ist ja nicht bei Wien, weiß ja niemand. Klar, wissen Sie das. Als die Gründungsväter es unterschrieben haben, das war in Amerika genauso. Die wissen genau, wann das war. Ist dokumentiert. Astrologen lügen nie. Die loben nur. Die Sterne lügen ja auch nicht. Die sind ja schon tot, wenn man sie sieht, aber das ist so wie das Ich. Man erfährt sein Wirken, aber es ist ja schon tot. Die Sterne, die du jetzt siehst, die sind ja schon vergangen. Die gibt es ja gar nicht mehr. Und überhaupt stehen die ganz woanders jetzt. Findest du eh nie wieder. Da, wo du sie siehst, sind die gar nicht mehr. Da sind wir wieder bei seiner Vorstellung von einem Ich. Ich wieder? Du schon wieder, ja. Du schickst eine Rakete in die Richtung, wo der Stern leuchtet, aber der Stern ist schon hinter dir. Also es ist bescheuert. Du kannst auf dich nichts verlassen. So, besonders nicht auf dich, der sich verlassen muss. Der muss sich halt verlassen. Irgendwann ist er weg. Also er muss sich verlassen. Der ist eigentlich schon weg. Er sagt einfach, das ist immer so gut, also die Verabschiedung dauert ein bisschen jetzt im Moment. Aber er ist ja eigentlich schon weg. Du erfährst jetzt nur die Verabschiedung des Ichs, was schon weg ist. Schon wenn es geboren wird, ist es schon weg. Das ist so ein Trauerspiel des Lebens, weil du dich ständig verabschiedest. Ach, dass ich dich irgendwann mal wieder gehen lasse, dass du weg sein wirst und Ding und lass uns noch einmal und das versuchen. Man trauert um die Leiche, schon wenn sie geboren wird. Och, das arme Ding, mein Kind, mein Ich, mein Geliebtes, Trennungsschmerz von vorne bis hinten. Schon am Anfang, wie ein, was für ein Wahnsinn, ne? Du hast schon Trennungsschmerz. Irgendwas weiß intuitiv, es wird irgendwann weg sein. Ach du, ich werde dich wieder loswerden. Du wirst gegangen sein. Und ich werde wieder allein sein. Die Einsamkeit im Auge. Also, ich halt versuche dich jetzt richtig fest. Ich will dich jetzt richtig wahr machen und festmachen. Du sollst unsterblich werden. Für mich. Romeo und Julia, unsterbliche Liebe, der unsterbliche Geliebte, das unsterbliche Geliebte, oh, für ewig dein. Diese ganzen Sprüche, die mein Boot, wie Poesiealbum des Lebens. Ich bin für immer dein, unsere Liebe wird ewig halten, auch über den Tod hinaus. Ja, nur um diesen Trennungsschmerz loszuwerden. Wir sehen uns dann wieder da, ne? Wir versprechen uns jetzt im nächsten Jahr, die Ameise links von rechts, die bin ich dann. So, Rebirthing machen wir jetzt. Wir machen jetzt die Übung, wie wären wir vorher, wer wären wir? Wir wären jetzt alle Dalai Lama, weil wir wollen wissen, als wen wir als nächstes kommen. Und dann treffen wir uns wieder. Das sind die Übungen. 15 Mal hat er schon geschafft, ne? Und nächstes Mal werden wir ihn in Amerika treffen, als Hausfrau. Hat er versprochen. Er hat die Schnauze voll von Tibeter sein. Und Lama sowieso nicht, weil als Lama hat man zu wenig Zeit zu meditieren. Als amerikanische Hausfrau kann man in die Shopping Mall und hinterher meditieren. Man hat so viel Zeit, um sich darum zu kümmern, das Rad der Wiedergeburt anzuhalten. Weil nur als amerikanische Hausfrau merkt man, es bringt alles nichts. Man geht shoppen und dann ist wieder weg. Und sobald du gekauft hast, ist der Spaß vorbei, musst du wieder kaufen. Es bringt alles nichts. Aber als tibetischer Lama, als Dalai Lama, da sieht man ja Fortschritte bei seinen Schülern. Diese Erfolge, die hindern einen nur an seinem Weg. Also als amerikanische Hausfrau, wo die Kinder eigentlich lieben, der Mann liebt einen nicht, keiner liebt einen sowieso. Diese leeren Worte von I love you, man sieht es sofort, man spürt es intuitiv, I love you ist scheiße. Liebe bringt es auch nicht. Alles nur Berechnung und Ungenügend rum. Amerika ist eigentlich der Ashram für alle. Asche bringt es nicht. Auch bei Bill Gates geht es nicht. Warren Buffett sitzt am Buffet und ist immer hungrig. Buff, buff. Liebe, Liebe. Die Liebe ist ein Leidensschmerz. Die lässt dich leiden. Die Liebe zu Gott, Jesus, Passion Christi. Und dann verlassen werden von dem Arsch. Du hängst am Kreuz und dann verlässt der Arsch dich auch noch. Gott, warum hast du mich verlassen? Oder hat er gesagt, Gott sei Dank, jetzt bist du auch noch weg, du Arsch. Hat er auch sagen können. Wer braucht dich überhaupt? Wer war? Ich war nicht dabei. Vielleicht hang ich da, aber ich war nicht dabei. Ja, liebe Hänger. Abhängig von euch selbst. Abgehangen schon, ihr seid schon ausgeblutet, aber ihr denkt immer noch, ich schaff's. Und dann hängt man da als Schwein und denkt, ja, habe ich Schwein gehabt. Wenigstens bei mir haben sie mich richtig genagelt, da wo es hingehört und nicht da in die Hand. Das sind... Das reißt immer wieder aus. Das hält nicht. In 10% der Kirchen haben sie richtig genagelt. Ich gucke immer, wie er genagelt wird. Da weiß ich, ob die Kirche Gewahrsein hat. Alle anderen Kirchen, die nageln in die Hand rein, da ist ohne Gewahrsein genagelt worden. Die waren nicht im Jetzt. Nein, die waren nicht informiert über, wie man schlachtet und wie man ein Schwein auch hängen lässt. Oh. Darum ist er auch wieder nach 3 Tagen da. Sonst hätten wir ja gar nicht den ganzen Vatikan noch abzuarbeiten. Es gibt ja gar kein Christentum ohne, wenn die richtig genagelt hätten, dann gäbe es ja gar kein Christentum. Dann wären wir ja jetzt vielleicht Islamisten hier. Alle, die hat es ja auch nicht gegeben, weil Mohammed kam ja nach. Der war ja der zweite Prophet. Wo wären wir denn dann? Immer noch Heiden? Die Heiden sind froh, die Heiden sind lustig. Heidi, Heida. Auf der Alm, da gibt es gar Sünd und die Alm ist überall. Das heißt, die Heidenbotschaft. Das finde ich gut. Heidi, Heida. Heide hier, Heide da. Unter Heiden gibt es doch keinen Glaubenskrieg. Habe ich gehört. Kein Gott. Muss man um keine Wahrheit kämpfen. Du Heide, ich Heide. Heide, Heide da. Gar Sünd. Kein Gott, gar Sünd. Ja, lassen wir doch den Heiden wieder raus. Ja. Und dann mit Heidi. Budenzauber nennt man das, oder wie heißt das? Budenzauber. Holzhütten. Da hat man Holz vor der Hütten. Auf der Hütten. Das braucht man sich nicht hüten, weil man ist ja schon in der Hütte. Hüte. Mit und ohne Hut. Ja, das war jetzt das Ende. Wir versuchen es in einer Stunde wieder. Ja. Ja, also in einer Stunde fortsetzt sich der Darmfortsatz, nee, wie heißt der? Appendix. Das Dharma setzt sich fort, wollte ich sagen, nicht Darmfortsatz. Aber möglicherweise ist das Dharma schon ein Fortsatz. Bis gleich.